Melons. Ahoi, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Joe. Mein Name ist Merlin. Und ihr hört Uncommon and Taste Podcast. Korrekt, zu finden unter uncommontaste.de. Ja, 2 Wochen sind jetzt wieder vergangen seit unserem großen E3-Special. Mhm. Und Merlin und ich sind jetzt auch ehrlich gesagt so ein bisschen, ja, noch ein bisschen ausgelaugt so von dieser E3. Also so dieses, man hat jetzt diesen Gipfel E3 bestiegen und fällt jetzt so langsam wieder ein bisschen so in ein Tal zurück. Also die letzten 2 Wochen waren eigentlich, ja, hatten wir so ein bisschen das Gefühl, wir wollen mit Videospiel-News erstmal nichts mehr zu tun haben. Aber es gibt natürlich trotzdem immer wieder was zu berichten aus der großen Welt der Videospiele. Auch wenn ich gedacht hätte, dass in den letzten 2 Wochen weniger passiert, gab es dann doch ja zumindest eine große News, über die wir heute auch noch reden wollen, die die letzten 2 Wochen wahrscheinlich sehr deutlich bestimmt hat. Aber erstmal, ja, wie geht's dir denn, Merlin, so? Ja, wie du schon gesagt hast, du hast das schon ganz gut beschrieben. Man hatte so diesen Berg E3, wo dann irgendwie eine Woche lang nichts anderes passiert ist, als dass wir beiden irgendwie durchgehend irgendwie News im Kopf hatten. Wir haben durchgehend diskutiert, uns Gedanken und Notizen gemacht, Pressekonferenzen gesehen, Trailer geguckt und. Und jetzt so die letzten 2 Wochen war tatsächlich so, oh, man sinkt so ein bisschen in sich zusammen und ist ganz zufrieden, dass man nicht so viel mit Videospielen zu tun hat. Soll natürlich nicht heißen, dass wir trotzdem Bock haben, den Podcast aufzunehmen, aber es stimmt schon, so ein bisschen hat einen das, ja, so ein bisschen auf jeden Fall, ja. Braucht immer eine kleine Pause von Videospielnachrichten. Und ich habe auf jeden Fall auch gemerkt, dass wir beiden etwas weniger über die ganze Sache diskutiert haben, außer natürlich über diese eine große News. Und ja, die kann ich jetzt ja quasi auch schon mal vorwegnehmen. Wahrscheinlich die größte News der letzten 2 Wochen, die wir dann auch gleich behandeln werden in unserer kurzen News-Sektion, ist, ja, dass Microsoft sich von seinen DRM- und Always-Online-Maßnahmen verabschiedet hat. Das wird wahrscheinlich auch die erste News sein, über die wir reden, weil es auch die ist, über die wir am meisten zu sagen haben. Dann gibt es noch eine sehr, sehr coole, sagen wir mal PR-Seite, aber auch sonst sehr interessante Seite zum Spiel Watch Dogs. Und es gibt eine Petition für Nintendo-Konsolen, die ebenfalls was mit Region-Locks zu tun hat. Und dann haben wir noch ein recht cooles Hauptthema. Aber wir, ja, du hast ja schon gesagt, wie du die letzten 2 Wochen empfunden hast. Was kannst du ja schon mal kurz sagen, ein bisschen Vorgeschmack geben auf das, was das Hauptthema sein wird, gerade nämlich im Angesicht unserer leichten Überdrüssigkeit mit Videospielthemen und News. Ja, genau. Ich meine, nur mal noch mal zu erwähnen, also wenn wir meinen, wir sind Videospielen News überdrüssig geworden, heißt natürlich nicht, dass wir trotzdem nicht in den letzten 2 Wochen Videospiele gespielt haben. ich unter anderem spiele momentan das fantastische Last of Us und bin fast fertig und bin sehr begeistert. Man muss einfach sagen, wer vielleicht noch unterm Stein gelebt hat und noch nicht erfahren hat, das Spiel ist mittlerweile draußen und jeder PS3-Besitzer sollte es sich sofort kaufen und spielen. Das sage ich jetzt nicht, schon mal vorab. Nicht, dass das Spiel nicht noch mehr Werbung braucht. Genau. Würde, ja. Aber zum Hauptthema, genau, wir haben uns heute einfach gedacht, wir machen mal ein etwas lockereres Hauptthema, und zwar wollen Merlin und ich euch ein paar Spiele vorstellen, die zum einen entweder eine bestimmte Reihe oder ein bestimmtes Genre geprägt haben und was viele vielleicht nicht kennen, obwohl sie das Spiel oder das Genre, das man selbst am liebsten spielt, mehr oder weniger, ja, sehr stark beeinflusst und geprägt haben. Aber auch andere, also ich würde jetzt einfach mal sagen, Spieleperlen, die entweder qualitativ sehr hoch waren, aber vielleicht ein bisschen unterm Radar geflogen sind, oder auch ein paar Spiele, die jetzt vielleicht auch nicht die besten Spiele sind, die auch ihre Schwächen haben, die aber trotzdem auch so unbekannt sind, dass es vielleicht wert wäre, mal über sie zu sprechen und sie zu erwähnen, und also so ein bisschen so personal hidden favorites, ja, hidden ist vielleicht falsch, also es gibt ein paar Spiele, es sind ein paar Spiele dabei, die auch sehr bekannt sind, aber wo wir vielleicht auch das Gefühl haben, die Aufmerksamkeit von diesen Spielen könnte dann doch vielleicht ein bisschen größer sein, als sie es vielleicht war. Auf jeden Fall, ja. Zumal auch einige von diesen Spielen schon ein kleines Stück zurückliegen, ein paar Jahre, und auch wenn wir glauben, dass viele Spieler zu dem Zeitpunkt vielleicht schon gespielt haben, gibt es trotzdem bestimmt Spiele, die jeder von euch kennt, die jeder von euch irgendwie auch im Hinterkopf hat, aber trotzdem noch nie gespielt hat, und wir wollen so ein bisschen einfach sagen, was so unsere persönlichen, so Spiele sind, die uns persönlich im Herzen liegen, die wir gern irgendwie sämtlichen Spielern und vor allem unserer Hörerschaft empfehlen wollen würden. Ja, aber ich würde sagen, dann legen wir gleich mal los mit den News, damit wir das hinter uns haben. Und können wir gleich, denke ich, mit der größten News von allen loslegen, mit Microsoft. Ja, hat wahrscheinlich alle, inklusive mir, überrascht. Irgendwann, ich weiß nicht mehr, war Dienstagabend oder Montagabend, als dann die News per Twitter bei mir hereinflatterte, dass Microsoft eine komplette 180-Grad-Wendung gemacht hat und einfach gesagt hat, ja, okay, DRM-Maßnahmen alle weg, Region-Lock weg, online alle 24 Stunden auch weg. Ja, was soll ich dazu sagen? Also ich war erstmal völlig geschockt, erstmal ein bisschen baff, hab dann auch Merlin erstmal eine SMS geschrieben, der war dann auch sofort, oh mein Gott, was ist denn da los? Ja. Und es hat auch nicht lange gedauert, bis dann Microsoft auch eine offizielle Pressemitteilung rausgegeben hat, in der sie dann eben nochmal deutlich gemacht haben, dass diese ganzen Features eben jetzt doch entfernt werden aus der Xbox One, obwohl ein paar Tage vorher noch gesagt wurde, nee, wir bleiben auf jeden Fall dabei, wir können das nicht mehr wegnehmen. Aber was dann noch vielleicht ein bisschen interessant war, ist, dass sie gesagt haben, sie haben es versucht zu kommunizieren nach dem Motto, okay, wir haben euch Spiele jetzt gehört und weil wir so toll sind, dann hören wir auch jetzt auf euch Spieler, weil ihr seid die Wichtigsten und deswegen tun wir jetzt all diese Features raus, die ihr nicht gemocht habt anscheinend. Ja. Ja, das ist erstmal Fakt. Alles, was wir in den letzten Wochen zu Xbox One gesagt haben, was jedenfalls DRM-Maßnahmen betrifft, könnt ihr eigentlich sozusagen, vergessen, aber zumindest, spielen sie in den Kaufüberlegungen vielleicht erstmal keine Rolle mehr, vordergründig. Und ich habe zwei Sachen dazu zu sagen. A, ich habe ja eigentlich schon einmal gesagt, dieses Plädoyer, dass der Kunde eben darüber entscheiden muss, was er haben möchte und was er nicht haben möchte. Und anscheinend hat das schon sehr gut funktioniert. Nämlich schon eine Woche nach der E3 müssen die Vorverkaufszahlen von Microsoft so unfassbar schlecht gewesen sein, dass sich Microsoft wirklich so schnell schon dazu entscheiden musste, fast schon, diese 180-Grad-Wende zu machen. Und das finde ich erstmal gut, dass der Konsument anscheinend seinen Teil dazu beigetragen hat, seinen Willen kundzutun. B, was ich ja wiederum nicht so gut finde, ist, klar, es war zu erwarten, nach dieser Wende ist jetzt so, dass natürlich die Vorverkaufszahlen der Xbox One sich einigermaßen erholt haben, jetzt zwar, glaube ich, in den meisten Regionen immer noch hinter der PS4 liegen, aber schon mit einem deutlich geringeren Rückstand, und ich muss einfach sagen, ich habe das Gefühl, der Kunde verzeiht vielleicht auch wieder zu schnell. Also, nachdem Microsoft mir jetzt sozusagen zwei große Veranstaltungen hintereinander mir den Stinkefinger gezeigt hat und mir die Zunge rausgestreckt hat, muss ich sagen, bleibt bei mir, obwohl ich froh darüber bin, dass sie diese Maßnahmen rausgenommen haben, noch so ein fader Beigeschmack. Ich habe das Gefühl, ihr redet jetzt davon, gamerfreundlich zu sein, obwohl ihr zwei Veranstaltungen mehr oder weniger auf den Gamer geschissen habt. Und so wirklich nehme ich ihnen das A nicht ab und habe ich immer noch so meine Bedenken, wie das dann ist mit Software-Updates und so weiter. Klar, ich glaube nicht, dass sie es nochmal versuchen werden, aber ich habe jetzt schon oft auch zu Microsoft gesagt, ich glaube nicht, dass sie es tun werden, aber warten wir es mal ab. Die Xbox One verkauft sich gut und dann kommt ein Firmware-Update. Oh, doch, ist wieder alles always online. Ja. Auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ich war auch beim ersten, als du mir das geschrieben hast, ich war ja zu dem Zeitpunkt gar nicht zu Hause und hatte auch gar keinen, hatte den PC nicht laufen, sodass ich auch gar nicht, ich habe das alles nicht mitgekriegt, du hast mir das dann geschrieben und gedacht, was, wie, hä? Es ist tatsächlich, finde ich, relativ spektakulär und ich glaube auch das erste Mal in der Geschichte der Videospiele, dass eine derartige Wende wirklich auch so schnell und so radikal vollzogen wurde und nicht, dass man das so nach und nach abschafft oder sich zum Beispiel, wenn die Xbox schon angelaufen ist, die Xbox One und die ersten Kunden die Xbox One schon haben, dass man dann nach und nach zurückrudert, sondern dass man jetzt wirklich sagt, zu diesem Zeitpunkt, kurz nach der E3, nachdem man, wie du schon gesagt hast, nochmal unterstrichen hat, dass das wichtig ist, dass es ein Kern der Konsole ist, dass man das für gut und richtig hält, dann die 180-Grad-Wende zu machen, da müssen die Zahlen tatsächlich enorm schlecht gewesen sein. Und ich wüsste wirklich gerne, wie die Zahlen ausgesehen haben. Weil die müssen, wie schon gesagt, so schlecht gewesen sein, dass Microsoft wirklich keine andere Wahl hatte, als das zu machen. Und ich meine, grundlegend, wie du schon gesagt hast, auch mich macht das ein bisschen glücklich, dass es anscheinend tatsächlich ein so klares Signal irgendwie an den Kundenstamm von Microsoft gesendet hat, dass die wirklich gesagt haben, okay, wir schwingen um auf die PlayStation 4 oder wir bestellen einfach keine Xbox One vor, um es vielleicht noch abzuwarten. Andererseits, wie du jetzt auch schon gesagt hast, ich bin auch immer noch der Meinung, dass man trotzdem, und das ist auch so eine Sache, die immer noch, sagen wir jetzt mal als Argument ein bisschen zieht, das, was du das letzte Mal gesagt hast als Plädoyer, man entscheidet sich damit quasi ein Stück weit für ein System, für eine Idee, wie die Zukunft funktionieren könnte in diesem Bereich. Und ich finde nicht, dass das jetzt hundertprozentig vom Tisch ist. Und wieder, ich möchte es gerne mal unterstreichen, dass es geht nicht darum, dass ich der Meinung bin, dass Sony hier der Good Guy ist, der alles richtig macht. Aber trotzdem ist es so, dass ich, wie du schon gerade gesagt hast, auch Microsoft zutrauen würde, dass sie das nach und nach versuchen, doch nochmal ein bisschen einzuführen. Zumal sie damit, und das haben wir beim letzten Mal auch schon gesagt, garantiert einem Vertragskunden vor den Kopf gestoßen haben, weil wir beide davon ausgegangen sind, dass unter anderem diese ganze Geschichte mit EA auch zustande gekommen ist, weil Microsoft eben diese ganzen rigiden Maßnahmen hatte, die jetzt eben nicht mehr existieren. EA hat selbst schon gesagt, sie werden keinen Pass einführen keinen Pass jetzt wieder einführen, wo Microsoft seine Strategie geändert hat. Das konnten sie aber auch nicht, sonst hätten sie eben, ne, die ganze Bad Publicity gehabt. Aber trotzdem, glaube ich, wird das zu, ja, ich glaube, gewisse Unstimmigkeiten sind dabei schon entstanden bei EA, zwischen EA und Microsoft. Ich glaube, so ganz einfach war das tatsächlich nicht. Und ich muss auch tatsächlich sagen, dass es trotzdem jetzt immer noch so ist, dass man ganz klipp und klar merkt auch, wie integral dieser Bestandteil letztendlich war, weil sie schon gesagt haben, es wird zum Release ein Firmware-Patch schon geben für die Xbox One. Also sie haben jetzt schon angesagt, dass sie es wahrscheinlich bis zum Release nicht rauskriegen können, dass es vermutlich einen Day-One-Patch geben wird, der gewisse Dinge noch rausnimmt dann. Also es ist tatsächlich so, dass es ein integraler Bestandteil des Systems war und nicht nur wahrscheinlich reine Software. Das ist tatsächlich echt ein Riesenschritt. Und ich bin, wie gesagt, wie du auch schon gesagt hast, trotzdem doch der Meinung, dass man das jetzt nicht einfach so sehen sollte, okay, Xbox One ist damit genauso wie die PlayStation 4 und die können wir jetzt ohne Bedenken kaufen. Ich bin trotzdem noch der Meinung, dass man, ja, ich hoffe, Damage is done. So wie man das so schön sagt. Ich hoffe, der Schaden ist schon entstanden und gemacht worden und den versucht man jetzt zu reparieren, aber so ganz irgendwie ausgleichen wird man das Ganze nicht können. Das hoffe ich so ein bisschen, dass die Konsumenten trotzdem immer noch, sagen wir jetzt mal, vorsichtig sind. Und das soll jetzt auch kein Microsoft-Gehate sein, aber ja. Also ich finde es trotzdem immer noch ein bisschen, ich finde es auch ein bisschen lustig, dass Microsoft tatsächlich sich zu diesem Schritt entschieden hat und gesagt hat, okay, wir rudern komplett zurück. Es ist halt so, wenn dir jemand schon mal einen vergifteten Apfel angeboten hat, dann bist du vorsichtig, auch wenn du weißt, dass er angeblich nicht mehr vergiftet. Also ja. Ich meine, letztendlich, sie wollten dieses Konzept ertragen und haben auch an dieses Konzept geglaubt. Das gibt schon irgendwie so einen widerlichen Nachgeschmack so nach sich. Ich muss auch wirklich sagen, das ist ja auch sowieso grundlegend so eine Sache, dass mir auch wirklich diese Pressemitteilung nicht besonders gut gefallen hat. Ich meine, das ist, letztendlich wäre es wahrscheinlich egal gewesen, was sie da geschrieben hätten. Aber ich finde, wenn man einfach offen und ehrlich gesagt hätte, wir sind der Meinung, dass es irgendwie, ne, wahrscheinlich doch nicht unbedingt der richtige Ansatz war für unsere Konsole. Wir haben wirklich auf euch gehört und quasi so ein bisschen sich zurücknimmt und nicht unbedingt, ich sag jetzt mal nicht unbedingt reuevoll, aber so ein bisschen einfach dem Kunden zeigt, okay, wir haben das eingesehen, dass das ein Fehler war. Stattdessen haben sie aber hingestellt, wir glauben immer noch 100% daran, dass es die richtige Idee ist, aber wir haben nur festgestellt, dass ihr das anscheinend nicht findet, was schon so ein bisschen, ne, das hat so ein bisschen den Beiklang von wegen, naja, ihr irrt euch halt, aber wenn ihr es unbedingt wollt, dann machen wir es halt trotzdem. Und dann sagen sie halt, ne, wir haben halt auf euch gehört und deswegen werden wir das jetzt die einzelne Sache rausnehmen. Wo ich von Anfang an gedacht habe, ach kommt schon, jeder Mensch auf diesem Planeten weiß, dass ihr es nur getan habt, weil die Verkaufszahlen scheiße waren. Und jeder weiß auch, dass es von Anfang an eine dumme Idee war, also gebt's doch einfach zu, damit macht ihr euch definitiv mehr Freunde, als wenn ihr jetzt so tut, als ob es immer noch eine super Idee wäre, aber wenn wir Idioten eben nicht an diese Idee glauben, dann kriegen wir eben das, was wir wollen. Und ich fand wirklich, dass der Ton hätte ein bisschen besser gewählt sein können und ein bisschen mehr, vielleicht nicht unbedingt im Sinne von dem, was Sony gemacht hat, aber bei Sony hatte man zum Beispiel beim PlayStation 4 Reveal das Gefühl, dass Sony da eben schon auf die Bühne kommt und sagt und zugibt, okay, der Cell-Shift war keine gute Idee, wir haben uns gewisse Dinge angeguckt und wissen, dass wir in der Vergangenheit nicht alles richtig gemacht haben. Das ist definitiv ein besserer Ton, um sowas dem Konsumenten zu verkaufen, als zu sagen, wir wissen, dass es immer noch die richtige Idee ist, aber wir ändern es halt, weil ihr es nicht wollt. Insgesamt, ja, hat das Ganze trotzdem auf jeden Fall immer noch einen sehr faden Beigeschmack, finde ich auch. Selbst jetzt noch. Ja. Aber trotzdem, ja, man kann jetzt die Xbox natürlich trotzdem auf jeden Fall kaufen. Wie gesagt, ich will euch, dass jeder einfach sagt, nee, wir scheißen trotzdem drauf. Es soll auch kein Microsoft-Gehate sein, aber ja, ich glaube so ganz, man sollte es trotzdem noch im Hinterkopf behalten, wie das Ganze gelaufen ist. Aus dem Kinect gibt es ja immer noch und auch den TV-Fokus habe ich den auch noch nicht verziehen. Also es gibt immer noch genug Punkte. Ja, aber was ich dann lustig fand, ist, man könnte die Xbox One jetzt eigentlich auch umbenennen in Xbox 180. Das fand ich so, das war der beste Pun des Tages dann eigentlich. Schon. Ah. Ja, das war wirklich, wirklich definitiv gerade jetzt nach der E3 nochmal ein Riesending. Also normalerweise 2 Wochen nach der E3 ist man ja, gibt's ja dann eigentlich nur noch so E3-Nachwehen. Das war dann etwas Größeres. Das war theoretisch sogar größer als die ganze Microsoft-Pressekonferenz auf der E3. Diese Nachricht. Das war etwas spektakulärer. Definitiv, ja. Naja. Gut, dann gehen wir weiter zur nächsten News. Wie ich das gerade schon gesagt habe, es gibt eine, naja, sagen wir jetzt mal PR-Aktion in Anführungsstrichen. Das ist natürlich eine PR-Aktion, aber sie ist auch außerhalb des ganzen PR-Dings relativ interessant, finde ich, von Watch Dogs bzw. Ubisoft für ihr Spiel Watch Dogs. Und zwar ist es eine Website, die vor kurzem online gegangen ist und die heißt weardata.watchdogs.com. Und was diese Seite macht, ist eigentlich nichts anderes als quasi das Prinzip, auf dem, oder beziehungsweise die Spielwelt, auf der Watch Dogs beruht, in unserer realen Welt darzustellen und quasi so ein bisschen aufzeigen zu wollen, dass das tatsächlich nicht mehr so realitätsfern ist, wie man vielleicht glauben möchte. Diese vernetzte Stadt, diese Stadt, in der alles irgendwie über Smartphones, über intelligente Systeme quasi schon alles von Computern gemanagt wird. Und zu diesem Zweck haben sie sich 3 Städte rausgenommen, und zwar Berlin, London und Paris. Und von diesen Städten kann man auf der Website eine zweidimensionale Karte sehen, relativ einfach, einfach nur in einfachen Matrixfarben, also blau, schwarz, rot. Und was diese Karte macht, ist, sie sammelt sämtliche Informationen, die über das Internet zugänglich sind, zu diesem Abschnitt der Karte, den man sich gerade anguckt. Das heißt zum Beispiel, man nennt sich Berlin, dann hat man die Stadt, den Teil von Berlin, dann sucht man sich einen Stadtteil von Berlin raus, klickt den an und dann zoomt man rein und kriegt eine Karte, auf der alles angezeigt ist, was online abrufbar ist. Da werden zum Beispiel Kameras angezeigt, Wi-Fi-Hotspots, Zugangspunkte fürs Internet, alles, was irgendwie im Internet vernetzt ist, aber, und das ist eigentlich das Interessante daran, auch sämtliche Mobilgeräte, die zu dem Zeitpunkt in dem Stadtteil sind. Und auch kann man zum Beispiel, wenn eben eine Verlinkung mit Facebook stattgefunden hat von den Mobilgeräten, kann man sehen, was die Person natürlich, ohne natürlich, dass man sieht, welche Person das selbst ist, das ist natürlich verschlüsselt, aber man sieht quasi, was die Personen, die zu dem Zeitpunkt in dem Stadtteil sind, gerade über Facebook tun. Also man kann die Facebook Aktivitäten quasi live sehen. Und damit wollen sie quasi aufzeigen, diese vernetzte Stadt, dieses Always Online, diese überall sind Informationen zugänglich von jedem Punkt auf der Erde. Das ist nicht mehr so weit entfernt. Das ist eigentlich heute schon so. Und tatsächlich, wenn man jetzt mal auf Berlin Mitte geht, dann ist das schon relativ verrückt, dass man da wirklich tatsächlich gerade Live-Feeds von Facebook-Aktivitäten sehen kann, weil so viele Leute gerade auf Facebook surfen mit ihrem Handy. Man sieht die Position der Mobilgeräte, weil die über GPS trackbar sind. Man sieht eben die ganzen einzelnen Traffic-Lights, also die einzelnen Ampeln, die miteinander vernetzt sind. Man sieht, wo Wi-Fi-Hotspots sind. Man sieht ein riesiges Cluster aus Internet Zugriffen oder Internetvernetzungen, und all diese Daten, und das betonen sie extra, sind legal erworben, weil sie öffentlich zugänglich sind. Also die GPS-Daten von Smartphones sind öffentlich zugänglich, genau wie auch eben, wenn du das Smartphone über Facebook vernetzt hast, dann ist dieser Feed natürlich auch ohne deinen Namen, aber zumindest das, was gerade grundlegend passiert, ist auch öffentlich zugänglich. Das heißt, sie tun damit nichts Illegales, das sind Informationen, auf die jeder Zugriff hat. Und insgesamt wirklich eine sehr, sehr spannende Sache. Ich habe da schon gestern ein bisschen Zeit mit verbracht, mir das einfach alles mal anzugucken, weil es einfach wirklich faszinierend ist, sich das mal anzugucken auf der Karte. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es nicht vielleicht doch irgendwie so ein kleiner PR-Stunt ist und das nicht alles wirklich live aktualisiert wird, aber irgendwie, dadurch, dass der Fokus drauf liegt, kann ich mir das schon vorstellen, dass es tatsächlich so ist. Und es ist wirklich sehr spannend, also guckt euch das gerne mal an, wenn ihr mal Zeit habt und Lust habt, euch mal anzusehen, was zum Beispiel gerade, wie gesagt, in Berlin Mitte passiert oder in London am Piccadilly Circus oder sowas. Wirklich sehr, sehr spannend, definitiv. Ja, also jetzt mal ganz davon abgesehen, also ich weiß auch nicht, wie real und wie echt jetzt die ganzen Daten sind, aber ich denke, wirklich dieses ich weiß nicht, ob man das Dystopie nennen kann, aber diese Vernetzung, wie sie in Watch Dogs eben dargestellt werden in Städten, natürlich gibt es sie auch heutzutage schon. Ich meine, wie schnell ist das gegangen, dass mittlerweile fast ja die Hälfte aller Handybesitzer von Handys auf Smartphones umgestiegen sind. Überall sieht man heutzutage Smartphones, Tablets, Wi-Fi-Hotspots und überall sind die Leute immer online, haben dann vielleicht auch noch bei Twitter oder auf Facebook auf ihrem Handy und dann haben sie auch noch vielleicht GPS-Tracking an. Twitter erkennt ja auch, wenn du es ihm erlaubst, wenn du einen Tweet vom Handy absetzt, wo du gerade bist und von wo du das absetzt und so weiter, und viele haben das auch gar nicht ausgeschaltet. Das heißt, du siehst dann auch immer, schreibt gerade von dort und von da. Von daher, selbst wenn es jetzt nur sozusagen ein PR-Stunt ist und es sozusagen, ja, artificial hergestellt wird, kann ich mir schon vorstellen, dass die Realität nicht groß anders aussieht, auch in Berlin. Also auch Traffic Lights und so weiter sind ja mittlerweile alle wahrscheinlich in einem großen Netzwerk vernetzt, und dementsprechend fand ich es auch sehr interessant, dass sie natürlich nochmal da versuchen, das nochmal so vor Augen zu führen, dass eben diese Vision, oder die sie haben in Watch Dogs, eben nicht mehr so weit weg ist. Auf jeden Fall ein cooler PR-Stunt. Ja, definitiv. Also klar, du hast auf jeden Fall recht. Ich meine, das ist jetzt in dem Sinne keine groß überraschende News. Ich glaube, die meisten von uns ist das schon irgendwie unterbewusst klar, dass das so ist. Aber auch nur unterbewusst. Ja, richtig. Also ich fand es trotzdem schon mal interessant. Ich meine, ich persönlich besitze kein Smartphone. Von daher ist es vielleicht bei mir nochmal ein bisschen was anderes. Aber ich fand es schon auf jeden Fall sehr interessant, mir das mal anzugucken und wirklich dann einfach mal in nackten Zahlen, nackten Fakten und nackten kleinen Punkten auf so einer Karte zu sehen, wie tatsächlich eben die Realität so aussieht. Ob das jetzt, ne, artifiziell hergestellt ist oder nicht, mal sei mal dahingestellt. Ich glaube es nicht wirklich, aber selbst wenn es das wäre, glaube ich, sieht die Realität eben nicht anders aus. Und das ist schon wirklich sehr, sehr spannend. Also definitiv eins der cooleren, eine der cooleren PR-Moves, die so für Spiele mal gemacht wurden. Gefällt mir echt gut, also guckt euch das mal an. Eine ganz spannende Seite. Einen Link haben wir auf jeden Fall dann natürlich in den News drin. Ja, und dann würde ich sagen, kommen wir zur letzten News. Genau, die letzte News betrifft Nintendo, und zwar gibt es jetzt eine Kampagne von Usern aus der Community. Ich glaube, das wurde gestartet im NeoGAF, also einer der größten Gaming-Foren weltweit. Und zwar ist es natürlich jetzt so, nachdem, wie wir ja vorhin schon gesagt haben, jetzt auch Microsoft den Region Lock hat fallen lassen, Sonys PlayStation 4 von Anfang an keinen Region Lock besessen hat, jetzt eigentlich nur noch Nintendos Konsolen aktuelle, also die Wii U und der Nintendo 3DS, vom Region Lock betroffen sind. da ich auch einer bin, der, ja, den das immer wieder stört, bin ich ganz froh, dass es jetzt diese Kampagne gibt. Also man möchte eben versuchen, Nintendo davon überzeugen, diesen Region Lock eben abzuschaffen. Man hat sich da wahrscheinlich auch daran orientiert, dass der Shitstorm gegenüber der Microsoft Xbox One auch seine Wirkung gezeigt hat. Und es ist halt so, dass es eine Online-Petition gibt, die man unterschreiben kann, wo gefordert wird, dass Nintendo eben die Region Locks aus seinem System rausnimmt. Man wird dazu aufgerufen, an die wichtigen Nintendo-Leute über Twitter oder auch die offiziellen Twitter-Accounts von Nintendo zu nerven, so oft wie möglich, den Region Lock abzuschaffen, E-Mails zu schreiben und so weiter. Es ist also eine richtig groß angelegte Kampagne, die sie da starten. Ich kann auf jeden Fall auch auf den Main Thread verlinken, der mehr oder weniger den Main Hub von der ganzen Aktion darstellt. Die haben da auch ganz viele kleine Bilder gepostet, die du dann in deine Signatur tun kannst oder an deine E-Mail anhängen und so weiter. Alle sehr kreative Dinge, wie zum Beispiel Mario und Peach, die da sitzen und irgendwie We are one world, we want to play all the games und so weiter. Also relativ viel Pathos drin, aber sie hoffentlich erreichen sie ihren Zweck. Also jedenfalls eine User-Aktion in der Hoffnung, diesen Leiding Region Lock auszuschalten, finde ich persönlich eine sehr gute Aktion, weil ich momentan natürlich wieder in der Rolle bin, dass ich wahrscheinlich bald der Besitzer eines Nintendo 3DS bin und allein die Vorstellung, ein Spiel könnte in Amerika rauskommen, aber nicht in Europa und ich könnte es nicht spielen, obwohl es theoretisch gar nicht mal eine Sprachbarriere gibt, hängt mir wieder sofort unfassbar zum Hals heraus, weil eigentlich das letzte Mal, dass ich das haben musste, ist schon Ewigkeiten her und es ist eigentlich eine Sache, die ich überhaupt nicht vermisse. Da ist überhaupt kein Nostalgiefaktor oder Retrofaktor dabei. Region Locks sind einfach ein Ding der Vergangenheit und gehören einfach abgeschafft. Also nachdem Microsoft da jetzt auch eingelenkt hat, was Region Lock angeht, da kann ich auch nur hoffen, dass diese Aktion auf jeden Fall ihren Erfolg hat und diesen Leiding Region Lock endlich beseitigt. Ja, auf jeden Fall. Also ist jetzt wirklich halt die Frage, inwieweit das eben hardware-technisch umgesetzt ist. Und das ist natürlich jetzt so die große Frage, die sich viele Leute stellen. Kann man das überhaupt mit einem Firmware-Update halt beheben oder nicht? Aber grundlegend kann ich das nur unterstützen. Ich meine, mir persönlich, wie gesagt, das ist mal wieder egal. Ich habe das mit dem PC noch nie gehabt und kann mit Region Lock auch nicht viel anfangen. Aber so grundlegend kann ich das auf jeden Fall nachvollziehen und finde es, glaube ich, auch, dass es halt ja nicht mehr wirklich zeitgemäß ist. Ich weiß nicht genau, warum man heutzutage noch Region Locks haben sollte, welche Vorteile man sich davon verspricht. Wir haben da jetzt schon mal ein bisschen jetzt off-Podcast quasi drüber geredet und so ein bisschen so mal die Ideen hin und her geworfen, was das da das Problem sein könnte. Nintendo Japan, Nintendo USA und Nintendo Europa wollen sich gegenseitig nicht die Kunden wegnehmen oder so ein Kram, wenn Leute anfangen zu importieren. Aber all das ist relativ arbiträr und hat für mich irgendwie nicht so ein richtig, ja sagen wir jetzt mal, nicht so ein richtiges Gewicht, um sagen zu können, ja, natürlich, das kann ich dadurch nachvollziehen. Region Locks sollten einfach wirklich pauschal abgeschafft werden. Und jetzt, wo es tatsächlich so ist, dass einfach ja quasi keine Region Locks mehr in der Next Gen existieren, denn der derzeitigen Gen ja auch kaum, zieht Nintendo ja vielleicht einfach nach, wenn es eben nicht einfach hardwaremäßig funkert. Das wäre natürlich in der Wii U und in dem 3DS das Ganze hardwaremäßig verbaut ist, dann wird es schwierig. Ich meine, ob sie dann wirklich tatsächlich mal eine geupdatete Version rausbringt, die man sich kaufen kann, fragwürdig. Und das bringt natürlich dann auch zum Beispiel für dich jetzt in dem Fall gar nichts mehr. Bleibt jetzt mal abzuwarten. Aber so grundlegend, ja, ich glaube schon. Ich meine, wenn sich da genug Leute und genug Stimmen finden, die eben sich dagegen aussprechen, kann ich mir schon vorstellen, dass Nintendo da drauf auch reagiert. Warten wir jetzt mal ab, wie das letztendlich läuft. Aber muss man auch dazu sagen, ich meine, letztendlich, die Zahl der Importeure ist eigentlich immer recht klein. Ich meine, klar. Im Inner-EU-Raum zum Beispiel ist mittlerweile der Import vor allem beim Konsolenspiel schon groß, wegen den besseren Preisen aus England. Aber jetzt mal angenommen, ich glaube, jeder Mensch oder die meisten Spieler, wenn das Spiel auch in Europa erscheint, werden sie es auch in Europa kaufen. Also letztendlich ist Import auch immer ein bisschen mit ein bisschen mehr Aufwand verbunden. Den tut man nur auf sich, wenn zum Beispiel ein Spiel 2 Monate früher rauskommt und das machen dann selbst nur die Hardcore-Fans. Oder halt, wenn ein Spiel wirklich gar nicht auf dem eigenen Content rauskommt und dann kann es Nintendo of Europe egal sein, ob ich ein Spiel aus Amerika importiere oder nicht. Sie verdienen ja eh nichts dran, weil das Spiel eh nicht in Europa erscheint. Ja, schon. Von daher, ich bin jetzt auch keiner, der jetzt irgendwie 1000 Spiele importiert, außer aus England. Das tue ich wirklich nur in Ausnahmesituationen. Aber dass ich allein diese Möglichkeit nicht habe, ist halt schon sehr nervig. Und ich glaube auch viele Leute, die jetzt diese Petition unterstützen, sind jetzt auch gar nicht welche, die unbedingt jetzt Spiele aus Japan alle spielen wollen, weil ich glaube, die wenigsten von denen können auch wirklich Japanisch. Aber man will sich ja trotzdem immer die Möglichkeit zumindest offen halten, es zu tun, falls es dann doch irgendwie etwas gibt, was man vielleicht spielen möchte und dann nicht spielen kann. Ja, definitiv. Grundlegend rundum unterstützenswert, würde ich sagen. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir auch über ins Hauptthema. Und ja, wie Joel schon gesagt hat, es ist heute so ein bisschen, wir haben uns gedacht, okay, wenn wir kein sehr anstrengendes, diskussionsintensives und sagen wir jetzt mal anspruchsvolles Hauptthema, in Anführungsstrichen natürlich, weil so anspruchsvoll ist natürlich unser Hauptthema auch nicht immer. Ich habe das Gefühl, wir sind heute wie zwei Podcast-Rentner. Ausgelaugt. Sitzen wir und wollen nur über unsere eigenen Probleme reden. Ja, so ein bisschen ist es tatsächlich so, wie gesagt, wir fühlen uns so ein bisschen fertig und haben beschlossen, okay, dann reden wir jetzt einfach mal ein bisschen was Persönlicheres, irgendwas, was uns am Herzen liegt, wo es nicht besonders irgendwie arbeitsintensiv ist quasi, sich darauf vorzubereiten, sondern einfach nur hinsetzen und mal über Dinge reden, die uns am Herzen liegen. Und genau das werden wir auch machen. Joe hat es ja schon gesagt, wir werden einfach jeder Spiele vorstellen, die uns persönlich wichtig sind, von denen wir glauben, die sind für ein Genre, für eine Spieleserie wichtig, die vielleicht besonders gut waren, unterm Radar geflogen sind, vielleicht auch gut waren und super bekannt waren, aber trotzdem, von denen wir glauben, dass halt viele Leute sie vielleicht bis heute nicht gespielt haben, vielleicht auch aus der jüngeren Generation, weil die schon ein bisschen älter sind. All das sind so Sachen, die uns jetzt ja heute quasi als Aufhänger dienen, um hier mal so ein paar einfach Uncommon-Taste-Podcast-Empfehlungen rauszuhauen. Jeder von uns hat 3 Spiele und ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Ich denke, das erste Spiel ist auf jeden Fall auf meiner Liste das neueste Spiel und eines, das, würde ich sagen, wahrscheinlich das ist, was auf meiner Liste unter dem Radar so ein bisschen geflogen ist. Und zwar handelt es sich dabei um ein Spiel aus Belgien. Verrückterweise, ich meine, allein deswegen finde ich, sollte man es empfehlen, weil es halt Spiel aus Belgien ist, finde ich schon super. So viele belgische Spieleentwickler gibt's nicht. Wenn die gute Spiele produzieren, sollte man das unterstützen. Hatten wir es nicht mal davon bei der Neujahrsfolge? Ich bin mir nicht mehr sicher. Wir hatten schon mal einen belgischen Entwickler, glaube ich. Ja, als wir in Belgien den Podcast aufgenommen haben. Ach stimmt, ach richtig. Und da haben wir, glaube ich, aber auch einfach nur drüber geredet. Off-Podcast, ich weiß nicht mehr. Jedenfalls. Nee, ich glaube, wir haben auch im Podcast drüber geredet. Ich glaube, wir haben nur drüber geredet, dass wir nicht genau wissen, was es für belgische Spieleentwickler gibt. So, jetzt wissen wir es. Und zwar gibt es nämlich einen belgischen Spieleentwickler, der heißt Larian Studios. Um ganz ehrlich zu sein, müsste ich jetzt einfach gleich nochmal recherchieren, ob Larian Studios überhaupt noch existiert. Aber ich glaube, sie arbeiten derzeit immer noch unter selben Namen an einem Nachfolger zu dem Spiel, über das ich nicht reden möchte. Nämlich heißt das Spiel Divinity 2 Ego Draconis. Grundlegend ist es vielleicht gar nicht so unter dem Radar geflogen, als dass es vielleicht doch so der ein oder andere einfach vom Namen her kennt. Joe hat selbst auch schon gesagt, er kennt auf jeden Fall auch das Cover davon. Ich glaube, es hat aber einfach nicht so wahnsinnig viele Leute dazu bewogen, das ganze Spiel auch zu kaufen. Und wie ich finde, ist das sehr, sehr schade, weil das ein extrem cooles Rollenspiel ist. Das ist 2009 rausgekommen, beziehungsweise es gab letztendlich eine Art Developers Cut, also eine Art Directors Cut und auch noch später eine Version, in der auch schon das Add-on mit drauf war, das später noch rausgekommen ist. Ich glaube, die letzte Version, die rausgekommen ist, ist 2012 erst rausgekommen, also letztes Jahr, das war, glaube ich, der Developers Cut. Und dieses Spiel ist tatsächlich, finde ich, ein sehr, sehr cool gewordenes 3D-Action-Rollenspiel. 3D, Third-Person-Action-Rollspiel. Nee, es ist ein 2D. 2012 rausgekommen. Richtig. Ein Third-Person-Action-Rollenspiel. Ein bisschen im Stile vielleicht von einem Skyrim, ein bisschen im Stile von diesen klassischen Third-Person-Hack-and-Slays, von denen es ja einige gibt. Ich glaube, das Key-Feature, was man auf jeden Fall betonen sollte, ist in dem Fall, dass man sich, wie der Titel schon so ein bisschen sagt, in einen Drachen verwandeln kann in dem Spiel. Und zwar ist der Plot des Spiels, dass man nur um es grob zu umreißen, um die Leute ein bisschen, quasi um das Leute ein bisschen schmackhaft zu machen. Man selbst ist im Spiel, zumindest im Originalspiel, wenn man dann das Addon installiert hat, hat man einen leicht anderen Start, aber den lasse ich jetzt mal raus. Im Originalspiel ist es einfach so, dass man selbst ein Drachenritter ist. Ein Drachenjäger, also ein Dragonslayer und wird gerade ausgebildet, um eben später Drachen jagen zu können. Man ist kurz vor Ende seiner Ausbildung als Dragonslayer und Teil dieser Ausbildung ist eben auch, dass man Teile der Drachenmagie in sich aufnimmt und eben ja, Drachenmagie-Fähigkeiten kriegt, um eben besser gegen Drachen kämpfen zu können. Es gibt nicht mehr so wahnsinnig viele auf der Welt und die soll man eben jagen. Und im Zuge des, sagen wir mal, der ersten anderthalb Stunden des Plots schon, gibt's auch schon den ersten großen Twist. Den werde ich jetzt erstmal grundlegend schon auch verraten. Spoiler Alert in den Anführungsstrichen, weil den meisten Leuten sollte das schon klar sein. Man findet im Laufe dieser anderthalb Stunden raus, dass man selbst eigentlich Drachenritter ist und damit quasi eine Art Drache. Das heißt, man kann sich in einen Drachen verwandeln. Und anders wäre das ja sonst auch nicht möglich gewesen. Von daher denke ich, ist das kein großer Spoiler. Dovahkiin. Richtig, Dovahkiin. Nur, dass man sich in dem Spiel tatsächlich wirklich in Drachen verwandeln kann und dass es tatsächlich so ist, dass man einen Teil des Spiels eben auf dem Boden in taktischen Third-Person-Kämpfen verbringt und den Rest und den anderen Teil des Spiels eben in der Luft als Drache im größeren Maße rumfliegen, gegen andere Drachen kämpfen, gegen Festungen und dergleichen. Ein wirklich, wirklich cooles Spielprinzip, wie ich finde. Am Anfang hat es durchaus einige Fehler und einige Bugs. Ich glaube, das war auch so der Upturner für viele Leute, dass eben gerade auch grafisch gab es einige sehr unschöne Glitches. Es gab ein paar Bugs, das ganze Spiel lief nicht wirklich rund. Mittlerweile, in der upgedateten Version, die ich zum Beispiel auch besitze, funktioniert es sehr, sehr gut und läuft sehr, sehr gut. Es hat immer noch seine kleinen Fehlerchen, aber ich finde, die sind alle, ja, die kann man alle durchaus kann man über alle hinwegsehen. Es macht wirklich enorm viel Spaß, ein extrem cooles Spiel. Mir hat es super viel Spaß gemacht. Ich habe es auch mittlerweile schon dreimal durchgespielt mit allen drei Klassen, Fernkämpfer, Nahkämpfer und Magier. Es hat aber an sich ein komplett offenes Klassensystem, das heißt, man kann einfach Punkte in sämtliche Talentbäume verteilen und auch eine Mischklasse bauen, was auch sehr valide ist in gewissen Kombinationen und ist wirklich einfach ein extrem cooles, schön gemachtes Third-Person-Rollenspiel. Sehr viele schöne, nette, coole Spielelemente. Zum Beispiel kann man als Drachenritter und auch als Dragon Slayer eben Gedanken lesen. Dafür muss man allerdings, um Gedanken zu lesen, muss man einen gewissen Teil an Experience Points bezahlen. Das heißt also, letztendlich setzt man sich selbst so ein bisschen auf seine Experience Points Leiste zurück, um eben die Gedanken von jemandem zu lesen. Das wiederum kann aber eben ganz klare Vorteile haben, indem man zum Beispiel rausfindet, wo jemand einen Schatz versteckt hat, wie die Lösung für eine Quest ist, wenn man nicht weiterkommt und. Oder vielleicht auch zusätzliche Dimensionen der Quest, die man sonst gar nicht mitgekriegt hätte. Sehr, sehr coole Mechanik, die man halt taktisch einsetzen muss, um eben nicht so viele Erfahrungspunkte zu verschwenden, aber trotzdem immer wieder coole Belohnung rauszuholen. Und auch die ganze Welt ist definitiv sehr cool gemacht. Und ich habe, wie gesagt, so das Gefühl, dass es tatsächlich so ein bisschen unter dem Radar geflogen ist und nicht so wahnsinnig viele Leute das gespielt haben. Es gibt auch eine Xbox 360-Version, die ist grundlegend ein bisschen schlechter bewertet worden als die PC-Version. Nach den Updates und in der Developers Cut Edition haben aber beide relativ hohe Scores eigentlich auch. Ich glaube, die Xbox-Version hat so Mitte 70, ein bisschen drunter, glaube ich, Mitte 80 die PC-Version, bei Metacritic jetzt zum Beispiel. Und ist, wie gesagt, auf jeden Fall grundlegend empfehlenswert, auf dem PC auf jeden Fall sowieso. Auf dem PC ist es wirklich eine sehr, sehr coole Erfahrung, wie ich finde. Und ich hole es immer noch ab und immer wieder raus. Und wie ich schon gesagt habe, ich habe es insgesamt dreimal durchgespielt, so im Laufe der Jahre immer mal wieder. Und muss sagen, es gefällt mir immer wieder gut. Also es ist wirklich ein sehr, sehr cooles Spiel, das ich jedem empfehlen würde, der zum Beispiel Spiele im Stile eines der Bethesda-Rollenspiele, also der Elder Scrolls-Teile, aber auch allgemein Bock auf Third-Person-Hack-and-Slay hat mit einem relativ coolen RPG-System. Drachenspielen macht immer Spaß. Also grundlegend definitiv ein rundum empfehlenswertes Spiel. Und ich denke, das sollte sich doch der ein oder andere nochmal angucken. Und wenn nicht, dann vielleicht gibt es irgendwo eine Demo, ladet euch die mal runter, schaut euch das Spiel mal an. Ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen. Mir hat es eine Menge Spaß gemacht und das ist eben so genau mein Genre. Und ich denke, alle, die das Genre mögen und das Spiel noch nicht gespielt haben, denen kann man das eigentlich bedenkenlos empfehlen. Definitiv eine gute Investition. Ich glaube, auf Steam kostet es derzeit, keine Ahnung, ich glaube knapp 10 Euro. Ich glaube, die erweiterte Version ist ein bisschen teurer, also die Developers Cut Edition. Die Standard Edition, glaube ich, kostet 10 Euro, die Developers Cut ein bisschen mehr, aber in jedem Fall ist auf jeden Fall relativ erschwinglich. Auf Good Old Games gibt es definitiv auch, da weiß ich den Preis gerade auch nicht, aber ich meine, wenn es über Steam gibt, werden die meisten Leute wahrscheinlich sowieso den Weg wählen. Definitiv sehr cool. Ja, kann ich nur empfehlen. Ja, cool. Es gab ja schon mehr von diesen Spielen, wo du auch, also nicht unbedingt zum Drachen wirst, aber wo du Drachenreiter bist, also Dragon Guard hat ja zum Beispiel auch diese, also auf der PlayStation 2 von Square hat ja auch diesen Mix aus auf dem Boden rumkämpfen und dann auf Drachen reiten und Ramazama machen, genauso wie Lair, soviel ich weiß, auf der PS3, waren beide leider nicht so die großen Titel, deswegen, es gab also schon einige Versuche, so dieses Gameplay irgendwie mit reinzutun, aber bisher hat mich noch kein Spiel wirklich gameplay-technisch überzeugt und ich glaube, Divinity ist, wie gesagt, ich kenne das Cover, das ist irgendwie, ja, ist mir im Gedächtnis geblieben, dieses Cover mit dem Drachen hinten dahinter und dem Typ da vorne dran, aber ich glaube einfach, ja, West-RPG-Genre ist halt auch ein riesiges Genre, wenn du da so große Konkurrenten hast, also da fallen mir jetzt gerade noch ganz andere, viele andere Namen ein, die vielleicht auch in der gleichen Zeit herausgekommen sind, die vielleicht dann auch ein bisschen mehr Publicity gekriegt haben. Ich glaube, Witcher 1 müsste, glaube ich, auch in die Kategorie fallen in der Zeit und so weiter. Ja, da haben solche Spiele natürlich, ja, ein bisschen schwieriger, wenn man nicht gerade Genre oder wenn das nicht gerade sein Lieblingsgenre ist. Aber ich habe es noch nicht gespielt. Ich kenne es, wie gesagt, eigentlich überhaupt nicht. Deswegen kann ich dazu auch keine größere Meinung sagen, außer dass ich die Kombination aus Drachen und Hack'n'Slay an sich schon sehr gut finde. Wenn es diesmal gelungen ist, dann wäre es vielleicht sogar mal ganz lohnenswert, dass ich selbst mal da reingucke. Weil, wie gesagt, bisher habe ich noch kein Spiel gefunden, das diese Kombination optimal ausnutzt. Ist auch bei dem Spiel so. Also gewisse Fehler hat das Spiel durchaus und die kann ich auch nochmal kurz umreißen. Das werden wir bei den anderen Spielen auch machen. Wir empfehlen hier jetzt keine absoluten Blockbuster. Und ja, du hast ja schon gesagt, wenn es ein 70er, 80er Titel... Richtig, genau, das ist es. Und ich meine, es gibt zum Beispiel auch das Problem, dass eben dieser Übergang und ja, sagen wir jetzt mal, der Wechsel zwischen Drachen- und Menschenform cool grafisch umgesetzt ist, aber doch so ein bisschen mit der Atmosphäre und der Immersion bricht, weil man nämlich zum Beispiel als Drache, und ich meine, das macht natürlich spielmechanisch absolut Sinn, aber ansonsten natürlich ein bisschen doof ist, als Drache ist man ziemlich mächtig. Und das heißt, sobald man in einer offenen Welt kämpft, in der man sich als Drache verwandeln kann, könnte man ja rumfliegen und sämtliche kleinen Monstergruppen einfach als Drache komplett zerblasten, ohne dass sie irgendwas tun können. Deswegen, sobald du dich quasi in der offenen Welt in den Drachen verwandelst, kannst du die Boden Leute, die Viecher am Boden nicht mehr angreifen. Dafür gibt es aber in dem Sinne keine spielweltliche Erklärung, die auch meiner Meinung nach sehr schwer geworden wäre, um das darzustellen, wie das, warum das jetzt der Fall wäre. Das heißt, im Zweifelsfall steht man vor einem Haufen Goblins, prügelt sich durch, verwandelt sich in einen Drachen, schwebt einen halben Meter über denen und kann nichts mehr gegen die tun. Und das ist natürlich dann, muss man zugeben, als ja Fluchtmechanik ganz cool, aber im Spiel denkt man sich schon so... Goblins, oh nein, ich verwehre manchen Drachen, flieg weg. Oh, tatsächlich, ich meine, so eine 10er-Gruppe Goblins, die kann die schon auseinanderpflücken, da musst du schon ein bisschen aufpassen. Aber die Tatsache, dass du dich halt als Drachen verwandelst und wegfliegst, ist ja... Ja, richtig, richtig, du verwandelst dich in eine Drache, riesige, feuerspeiende, magisch begabte Echse und haust schnell ab, ja, richtig. Das ist tatsächlich so ein bisschen blöd. Es gibt auch so natürlich, sagen wir jetzt mal, ein paar etwas artifiziell wirkende Stellen, wo du eben als Drache nicht reinkommst. Es gibt diese Möglichkeit quasi, eine Stadt magisch gegen Drachen zu schützen. Da gibt es eben so ein großes Schutzschild quasi darum, wo du als Drache einfach Schaden kriegst. Deswegen kannst du da nicht reinfliegen. Das macht jetzt in dem Sinne noch Sinn. Es gibt aber auch so ein paar einfachere Levelgrenzen, wo einfach nur eine Invisible Wall ist, wo du eben nicht weiterfliegen kannst und so. Also es gibt durchaus Probleme damit. Trotzdem macht die Drachenspielmechanik enorm viel Spaß. Und es ist trotzdem extrem cool, einfach einen Pfad lang zu laufen, hoch in die Luft zu springen oder sagen wir mal in so einen Canyon reinzuspringen, sich im Fallen in Drachen zu verwandeln und dann quasi weiterzufliegen. Allein dafür ist dieses Spiel schon sehr, sehr spielswert, wie ich finde. Aber durchaus gibt es auch Probleme mit der Drachenmechanik. Das muss man jetzt auch so stehen lassen. Ich habe den Developers Cut noch gar nicht gespielt. Das heißt also, das ist natürlich nicht nur einfach die Erweiterung, sondern auch noch ein paar nachträgliche Patches. Ich weiß gar nicht, ob ich schon den aktuellen Patch gespielt habe, ob sie da in der Hinsicht vielleicht noch was verändert haben. Das kann ich jetzt nicht hundertprozentig sagen. Ich glaube es nicht und ich gehe auch stark davon aus, dass es weiterhin auch so ist, dass du wahrscheinlich einfach Viecher am Boden nicht angreifen kannst. Und wie gesagt, das macht ja spielmechanisch auch Sinn, sonst würdest du einfach nichts anderes machen. Aber wirklich sehr, sehr cool. Vielleicht noch ein ganz cooles Feature, was man erwähnen könnte. Man kriegt ab der Hälfte des Spiels ungefähr einen Drachenturm. Das ist eine riesige schwebende Festung, die so ein bisschen als Spielerhub dient. Die kann man kostümisieren, da kann man auch sein Crafting quasi voranbringen. Es gibt auch ein sehr cooles Crafting, die Nekromantie, da kann man sich einen untoten Begleiter, ein untotes Pet quasi holen, das man nach und nach ausbauen kann, in verschiedene Rollen stecken kann, je nachdem, was man selbst hat, kann man eben einen Begleiter haben, der so ein bisschen als sagen wir jetzt ja mal, komplementärer Part funktioniert und eben Fähigkeiten hast, die du nicht unbedingt hast. Wirklich sehr, sehr cool, die ganze Mechanik auch mit dem Pet zum Beispiel. Wirklich also rundum ein echt durchaus gelungenes Spiel, macht wirklich viel Spaß und ich hoffe, wie gesagt, dass sie tatsächlich einfach gerade sie arbeiten an einem Nachfolger, wie sie selbst gesagt haben. Das Studio existiert auf jeden Fall auch noch. Sind wir mal gespannt, was da noch kommt. Ja, dann würde ich sagen, komme ich zu meinem ersten Spiel. Ja, leg los. Und zwar ist das auch ein noch recht neues Spiel, also verhältnismäßig. Ein bisschen älter als Divinity 2. Und zwar handelt es sich um ein JRPG, das Eternal Sonata heißt. Ich weiß nicht, ob das einige von euch kennen, also wahrscheinlich wird das nur JRPG-Liebhabern etwas sagen. Es ist 2007 damals noch exklusiv für die Xbox 360 gekommen. 2008 erschien dann auch eine etwas leicht verbesserte und erweiterte PS3-Version. Dieses Spiel ist von Tree Crescendo entwickelt worden. Tree Crescendo ist ist eigentlich Tree Ace, nur diesmal mit anderem Namen, warum auch immer. Tree Crescendo ist eigentlich der Teil von Tree Ace, der für die musikalische Untermalung von Tree Ace-Spielen verantwortlich ist. Also Tree Ace wird vielleicht manchen was sagen, Star Ocean haben die gemacht, Valkyrie Profile, also auf jeden Fall JRPG-Spezialisten. Und dass dieses Spiel dann von Tree Crescendo was mit Musik zu tun hat, ist dann auch nicht mehr weiter verwunderlich. Also vordergründig spielt es im Europa des 19. Jahrhunderts, nämlich im Kopf von dem berühmten polnischen Komponisten Frédéric Chopin, der im Alter von 39 Jahren an Tuberkulose leidet und auch daran sterben wird. Aber wir beobachten ihn in den letzten Stunden seines Lebens und tauchen in seine Traumwelt ein, in der er sich befindet. Und in dieser Traumwelt ist alles sozusagen, wie man sich von einer Welt eines Musikers erwarten kann, alles irgendwie musikalisch geprägt. Die ganze Welt ist sehr bunt. Alle Menschen, die diese Welt bevölkern, haben Namen, die nach musikalischen Begriffen ausgewählt wurden. Also man spielt zum Beispiel Charaktere oder man hat Charaktere in seiner Party, die Allegretto, Polka, Jazz oder Klavis heißen. Also alles sehr viel mit Musik zu tun und es ist halt so, dass er sich in dieser Welt befindet und in dieser Welt gibt es Menschen, die Magie wirken können. Magie bedeutet aber in dieser Welt, dass man unheilbar krank ist und sehr bald sterben wird. Und er trifft dabei auf ein Mädel, das eben diese diese Fähigkeit hat, Leute zu heilen, es aber weiß, dass sie dadurch sehr früh sterben wird, sie aber trotzdem versuchen will, so viele Menschen wie möglich mit dieser Kraft oder mit dieser Krankheit in Anführungszeichen zu helfen. Und das Ziel ist eigentlich, dass man eben durch die Welt streift und Allegretto, der mehr oder weniger der Hauptcharakter ist neben Chopin, der ein sehr optimistisches Ich besitzt, das Gefühl hat, vielleicht gibt es dann doch einen Weg, eben diese Krankheit aufzuhalten, und da macht sich eben diese Gruppe auf den Weg. Was ganz schön ist, dass eben dieses ganze Spiel wirklich sich versucht auch so ein bisschen an Chopins richtiger Biografie heranzuhangeln. Also es gibt etliche Elemente in den Spielen, die Bezug haben zur wahren Geschichte von Chopin. Die Kapitel sind eben auch nach seinen berühmtesten Stücken bekannt, also zum Beispiel Raindrop von seiner Raindrop Prelude und so weiter. Sie haben sich extrem viel Mühe beim Soundtrack gegeben, der bei so einem Spiel natürlich nochmal sehr viel wichtiger ist. Es gibt 7 Stücke aus Chopins Werken, die auch von Stanislav Bunin, einem berühmten russischen Pianisten, eingespielt wurden. Die Musik von Chopin wurde auch in zahlreichen Ingame-Tracks verarbeitet, in Boss-Themes und so weiter. Also man merkt auf jeden Fall, die haben sich, was Musik angeht, schon sehr viel dabei gedacht. Und der Soundtrack ist auch wahrscheinlich mit der beste, den Motoi Sakuraba jemals in seinem Leben komponiert hat. Das Spiel besticht durch eine sehr schöne Cell-Shading-Grafik, also es war das erste Spiel, das ich auf der Next Gen gespielt habe, oder auf der Current Gen jetzt. Und die Cell-Shading-Grafik, ich meine, Cell-Shading haben wir auch in der letzten Folge schon mal gesagt, ist relativ einfach ins HD-Zeitalter umzusetzen. Und es ist auch wirklich wunderschön gelungen. Sehr schöne Farben, sehr viele kräftige Farben. Einfach, ja, sehr schön anzuschauen. Das Kampfsystem ist so ein interessanter Mix. Es ist zum einen turn-based, weil die Charaktere alle nacheinander drankommen, man aber dann, wenn man den Charakter benutzen darf, mit dem rumlaufen kann. Man hat dann eine bestimmte begrenzte Zeit, mit der man mit dem Charakter was machen kann, hinlaufen, angreifen, Kombos machen. Ist ein interessanter Ansatz, ist aber jetzt nicht das beste Kampfsystem, das ich je gespielt habe. Das ist eigentlich auch die Punkte, die so das Tolle an diesem Spiel ausmachen. Es hat eigentlich einfach einen ganz tollen Charme. Jeder, der irgendwie was mit Musik, klassischer Musik oder eben so richtig charmanten JRPG-Settings was anfangen kann, für den ist es auf jeden Fall klare Empfehlung wert. Natürlich hat das Spiel auch seine Schwächen. Also es ist zum Beispiel für ein Rollenspiel sehr kurz und sehr linear. Also ich glaube, länger als 25 Stunden habe ich nicht dran gespielt. Ich habe es zwar zweimal durchgespielt, aber der zweite Durchgang geht dann auch sehr viel schneller. Und die Story ist an sich nicht so besonders, also man muss vielleicht noch ein bisschen mehr als bei sonstigen JRPGs mit sehr viel Anime-Klischees leben, mit den Charakteren und so weiter. Das kann einige nerven, das wird einige weniger nerven, aber auch an sich, die Story ist nichts Besonderes, relativer Einheitsbrei, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dieses ganze Setting und die ganze Atmosphäre, es hat auf jeden Fall einen sehr, sehr besonderen Platz in meinem Herzen. Ganz einfach auch deswegen, weil ich ein großer Fan von Chopin bin und auch wie der Entwickler gesagt hat, man wollte eben mit dem Spiel auch ein bisschen erreichen, dass die Menschen, die vielleicht jeder weiß, wer Chopin ist, auch ein bisschen mehr über ihn erfahren, über seine Musik und so weiter. Und das finde ich auf jeden Fall, dass dieses Videospiel auf jeden Fall ein sehr guter Ansatz dafür ist, um das zu erreichen. Ja, also ich muss auch sagen, ich kenne das Spiel ja auch überhaupt gar nicht, ähnlich wie bei dir mit Divinity 2. Aber allein schon das ganze Setting und die Idee für die Welt finde ich enorm cool. Und so wie du es mir geschildert hast, ist es ja auch anscheinend wirklich sehr, sehr schön umgesetzt. Klar, auch da wird es bestimmt seine Fehler haben, aber so grundlegend finde ich, ist es eine extrem faszinierende Idee, das Ganze so zu machen und so aufzuziehen. Eben auch die Musik wirklich einfließen zu lassen, die Charaktere, die Charakternamen und so ein Kram, dass man immer durchgehend so das Gefühl hat, wirklich, man ist in dieser Welt und diese Welt ist tatsächlich genau das, was sie sein möchte. Eben, ja, so ein bisschen the mind of Chopin. Wirklich eine coole Idee, definitiv. Also ich muss auch sagen, es klingt enorm, enorm spannend. Ist natürlich wirklich ein bisschen schade, dass es so kurz geraten ist, vielleicht dann auch, und dass vielleicht auch die Story nicht so ganz mithalten kann mit der grundlegenden Idee der Welt. Aber so, sonst finde ich es einfach sowas immer sehr schön und auch unterstützenswert, finde ich. Also ich finde, wenn man jemand mal so eine schöne, kreative und coole Idee hat, dann sollte man das definitiv auch unterstützen. Ja, und ein schlechtes Spiel ist auf jeden Fall nicht. Also ich glaube, so seine 80 hat es schon gekriegt meistens. Ist auf jeden Fall ein solides JRPG. Würde ich auf jeden Fall jedem, der Genre-Liebling sowieso, jeder, der vielleicht auch mal reinschnuppern möchte, würde ich es auch empfehlen, weil es eben nicht so lang ist und trotzdem, vielleicht ungefähr das, was jetzt momentan so bei Ni no Kuni rumgeht, war früher eigentlich schon meiner Meinung nach Eternal Sonata, hatte auch schon diesen ganz besonderen Touch irgendwie. Na, auf jeden Fall. Also es klingt wirklich, wie gesagt, extrem cool. Muss ich auch sagen. Gut, dann würde ich sagen, gehe ich zu meinem zweiten Spiel über. Das ist jetzt so das einzige Nicht-Rollenspiel in der kompletten Liste von uns beiden. Ich weiß nicht, ob ich es nicht auch unter anderem deswegen ein bisschen reingenommen habe. Ich meine, wir beiden sind halt ne, first and foremost, also wir sind hauptsächlich einfach Rollenspieler. Trotzdem gibt's auch ab und an mal Spiele, die ich sehr empfehlenswert und cool finde, auch wenn es keine Rollenspiele sind. In diesem Fall zum Beispiel ist das so. Das ist ein auch etwas älteres Spiel und ich glaube, das war damals auch relativ erfolgreich. Was heißt relativ? Ich glaube, es war ganz gut erfolgreich für damalige Verhältnisse. Ist natürlich heute relativ gesehen was ganz anderes, aber das ist jetzt halt auch schon über 10 Jahre her. 11 Jahre alt ist das Spiel mittlerweile. Und ist jetzt auch, glaube ich, kritikermäßig relativ gut angekommen, so dass es, glaube ich, nicht unbedingt wirklich unter dem Radar geflogen ist, aber ich glaube trotzdem, dass viele Leute das bis heute nicht gespielt haben und, wie gesagt, wahrscheinlich hauptsächlich wegen des Alters. Und zwar geht es dabei um Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast. Und auch so ein bisschen um den Nachfolger, aber da komme ich dann gleich noch zu. Grundlegend, glaube ich, wird das, wie gesagt, den meisten vielleicht schon so ein bisschen was sagen. Das ist halt eins dieser tausenden Star Wars Spiele und ich glaube, allein dadurch kann so ein Spiel dann doch vielleicht mal untergehen. Ist meiner Meinung nach bis heute das beste Star Wars Spiel. Force Unleashed, ja, ich glaube, viele finden den ersten Teil auch sehr, sehr cool. Ich finde Jedi Outcast auf jeden Fall wesentlich besser nochmal. Grundlegend, ja, spielt man einen Charakter, den man schon aus dem Vorgänger kennt. Wie gesagt, das heißt Jedi Knight 2 und das ist so, dass es schon damals, schon wesentlich früher den ersten Teil Jedi Knight 1 gab eben, also beziehungsweise einfach nur Jedi Knight, der schon wesentlich älter ist und man spielt denselben Hauptcharakter, Kyle Katarn. Das ist jetzt ein Charakter, der erfunden wurde für das Spiel, der aber im Star Wars Kanon relativ gut adoptiert wurde und wo sich die meisten Star Wars Fans auch einig sind, dass es ein sehr cooler und sinnvoller Charakter ist, der eben sehr schön den Kanon erweitert. Der ist jetzt auch, wie schon gesagt, in anderen Star Wars Sachen mit eingeflossen. Wie gesagt, er ist Teil des Kanons, es gibt Comicbücher, es gibt allgemein Bücher über ihn und auch über seine Geschichte. Auch über die Geschichte von Jedi Knight eben und Jedi Knight 2. Grundlegend ist es so, dass das Spiel vom Prinzip her ein First-Person-Shooter ist, mit allerdings Third-Person-Elementen, und zwar nämlich dann, wenn man mit einem Lichtschwert rumfuchtelt. Und das ist, um ehrlich zu sein, auch der Kernpunkt und der größte Empfehlungspunkt für dieses Spiel, weil die Lichtschwertkämpfe enorm cool sind. Klar, die können nicht, was jetzt rein Lichtschwertkämpfe angeht, mit Force Unleashed mithalten, aber gerade dieser extrem coole Mix aus Lichtschwertkämpfen und den normalen First-Person-Shooter ist schon extrem interessant und macht super viel Spaß. Die Story ist extrem cool. Wie gesagt, Kyle Katarn als Charakter macht sehr, sehr viel Spaß. Ist sehr, sehr nachvollziehbar, sehr, sehr menschlich und gut gemacht. Grundlegend ist das Gameplay so aufgebaut, dass man, wie gesagt, eine Mischung aus First- und Third-Person-Shooter, beziehungsweise Third-Person dann eben so eine Art Hack-and-Slay ein bisschen hat mit dem Lichtschwert. Man hat auch einige Machtfähigkeiten. Es ist so, dass Kyle Katarn damals im ersten Jedi Knight war er ein Jedi-Ritter. Und ist dann aber am Ende von Jedi Knight 1 Mysteries of the Sith, das war eine Erweiterung, ist er der dunklen Seite erlegen und hat danach seine Verbindung zur Macht getrennt, sodass er jetzt quasi eigentlich kein Jedi-Ritter mehr ist. Im Laufe der ersten Spielstunden ist man deswegen als reiner in einem reinen First-Person-Shooter unterwegs. Das ist auch für viele so der größte Kritikpunkt, weil das Spiel dadurch entsprechend langsam in Gang kommt. Ich habe das nie so groß als großen Kritikpunkt empfunden. Ich fand, das war trotzdem ein ganz cooler Start und ich habe das auch nicht so lange vermisst dann, das Lichtschwert, weil es dann doch relativ schnell kommt. Und dadurch, dass er dann später letztendlich wieder durch eben ja, den Plot vorangetrieben seine Verbindung zur Macht wiederherstellt, aber schon mal quasi sehr nah an der dunklen Seite war, kann er beide Machtfähigkeiten einsetzen, sowohl von der dunklen als auch von der hellen Seite. Und die Macht ist auch genauso eingeteilt. Es gibt die dunkle Seite, es gibt die helle Seite und es gibt neutrale Kräfte, die man nach und nach ausbauen kann. Man kriegt eben da Möglichkeiten, kriegt zwischendurch Punkte und kann eben wie in so einem sehr einfachen Rollenspielsystem Punkte investieren, um eben einzelne Fähigkeiten auszubauen. Da ist dann alles dabei mit dem Machtwürgegriff, Blitze, aber auch das Wegschubsen, Leute zu sich ranziehen. Der Machtsprung ist dabei, der extrem cool ist und super viel Spaß macht in den sehr offenen und oft hohen Levels eben große Distanzen und große Höhenunterschiede auch zu überwinden, um dann eben mit dem Laserschwert oben in eine Gruppe von Feinden zu springen und solche Sachen. Macht enorm viel Spaß. Wirklich grundlegend ein extrem spaßiges Spiel. Der Nachfolger ist auch sehr, sehr cool. Der heißt Jedi Academy. Ich muss sagen, mir hat es ein bisschen weniger gefallen, weil ich die Story nicht ganz so gut fand und das ganze Machtsystem war nicht ganz so cool, fand ich. Grundlegend ist es da noch ein bisschen spannender, weil man eben sich einen komplett eigenen Charakter erstellen kann. Also man kann den Charakter customisieren, wie der aussieht, welche Rasse er hat und solche Sachen. Und, was ehrlich gesagt mir das Coolste ist, man kriegt im Laufe des Spiels in Jedi Academy anstatt einem Lichtschwert, weil hat nämlich beim Jedi Knight 2 nur ein einzelnes Lichtschwert und dann kam zwischen Episode 1 raus und ich glaube, davon inspiriert war das so ein bisschen, dass eben man im Jedi Academy entweder mit 2 einzelnen Lichtschwertern oder mit einem Lichtschwertstab quasi, also mit 2 Lichtschwertern zusammengebaut sind, so wie Darth Maul halt in der Gegend rumbrezelt. Das macht dann doch schon wirklich sehr viel Spaß und finde ich, macht dann auch das Kampfsystem nochmal ein bisschen besser in Jedi Academy. Wie gesagt, ansonsten Jedi Knight beziehungsweise Jedi Outcast ist definitiv, finde ich, storymäßig der bessere Teil. Grundlegend würde ich einfach empfehlen, spielt einfach beide mal. Die Xbox-Version ja, ist eigentlich letztendlich nicht viel schlechter gewesen als die PC-Version, was jetzt Wertung angeht. Die meisten Leute sagen, sagen, es ist auf dem PC einfach ein bisschen besser und intuitiver zu steuern und hat natürlich auch ein bisschen bessere Grafik. Es gibt auf jeden Fall aber eine Xbox-Version, das heißt also, man kann sich definitiv für die Xbox holen. Es macht, wie gesagt, enorm viel Spaß. Ich finde, es ist so eine dieser Perlen, die jetzt mittlerweile schon so alt ist, dass wahrscheinlich die meisten Leute das nicht mehr wirklich kennen, und 2002 ist ja nun wirklich gerade in Spielejahren ziemlich viel. Es ist trotzdem noch anschaulich auf jeden Fall. Es ist die Quake 3 Engine und ich finde, die kann man heutzutage immer noch ganz gut sehen. Man soll jetzt natürlich keine großen Gesichtsanimationen und dergleichen erwarten, aber man kann es durchaus noch ohne Augenkrebs spielen. Es gibt ein paar Originalsprecher, zum Beispiel Billy Dee Williams, also Lando Calrissian taucht auf. Es taucht auch Luke Skywalker auf. Ja, also insgesamt würde ich sagen, ein super rundes Spiel, selbst wenn man kein großer Star Wars Fan ist, man braucht es auch nicht unbedingt, die Story ist auch für sich so genießbar, macht es einfach enorm viel Spaß und ich finde bis heute die coolsten Lichtschwertkämpfe, die man bislang hatte, mit sehr coolen Lichtschwertgegnern auch, also die Lichtschwertduelle machen super viel Spaß und auch der Multiplayer-Modus ist da in der Hinsicht sehr, sehr cool, wo es eben auch Lichtschwertduelle zum Beispiel gibt, es gibt aber auch normales Deathmatch oder Team Deathmatch, wo einfach dann auch Machtfähigkeiten zum Beispiel eingesetzt werden können und dergleichen, die man zwischendurch aufleveln kann. Insgesamt wirklich ein extrem cooles Spiel und ich glaube so immer noch einer der besten First-Person-Shooter, die ich bislang gespielt habe. Und ich finde mal wieder Zeit, um ein bisschen Werbung dafür zu machen, weil jetzt ist mittlerweile, glaube ich, so lange her, dass es doch genug Leute gibt, die das noch nie gespielt haben. Schaut es euch mal an. Beides sehr, sehr billig erhältlich auf jeden Fall. Das ist alles gar kein Problem. Man kommt da relativ gut ran und es kostet auch kaum noch was und sollte im Normalfall auch mit der Quake 3 Engine ohne Probleme unter Windows 7 laufen. Also würde ich sagen, grundlegend definitiv sehr empfehlenswert und ja, ich kann sagen, ich hatte da sehr viel Spaß mit. Ich habe es auch schon, das ist auch wieder so ein Spiel, das ich glaube ich schon 3, 4, 5 Mal durchgespielt habe. Und immer wieder enorm viel Spaß damit hatte, definitiv. Allein für die Lichtschwertkämpfe, die extrem cool sind. Ja, cool. Als jemand, der Star Wars unfassbar langweilig findet, oder nicht, der Star Wars nicht wirklich interessiert. Ja, ich weiß. Du hast ja vorhin schon gesagt, als ich nachdachte, ja, das wird man vielleicht kennen, dieses Spiel. Ich kenne Star Wars, ich glaube KOTOR kenne ich halt, Force Unleashed und so weiter, aber ansonsten halt, es gibt so viele Star Wars Filme, die auch, es gibt so viele Star Wars Spiele, dass ich irgendwann, ja, ich achte da auch gar nicht mehr drauf, weil ich halt kein Star Wars Fan bin, ist halt so, oh, neues Star Wars Spiel, klar. Oh, noch eins, okay, ja, bestimmt ganz cool, aber ja, ich kann ehrlich gesagt gar nichts dazu sagen, weil es halt Star Wars und ich habe da irgendwie gar keine Lust drauf. Völlig verständlich. Also wie gesagt, das ist ein bisschen, glaube ich, wir beiden sind so, wir reden auch lustig aneinander vorbei heute. Das ist auch sehr, sehr gut so, finde ich. Dadurch haben wir ein bisschen mehr Abwechslung. Aber es ist wahrscheinlich bei deinen Spielen ähnlich, wie das für dich bei meinen Spielen ist, zumindest mit Einschränkungen. Ja, klar, es ist halt Star Wars. Und ich auch klar, wenn man Science-Fiction zum Beispiel nicht mag, ist es auch nicht unbedingt ein Spiel für jemanden. Andererseits, glaube ich, First-Person-Shooter-Fans werden sich mit Science-Fiction spätestens, weiß ich nicht, seit 10 Jahren auch arrangiert haben müssen, weil es einfach zu viel Zukunfts- Wie wichtig Ego-Shooter-Spielern eigentlich Setting ist. Also ich bin mir da manchmal nicht so ganz sicher. Ich glaube, bei Rollenspielen ist Setting sehr wichtig. Also mir ist zum Beispiel Setting sehr, sehr wichtig. Das ist fast das Wichtigste oder mit das Wichtigste. Das ist bei mir nicht unbedingt der Fall, aber das stimmt schon, klar. Also bei einem Shooter ist vielleicht noch ein bisschen was anderes. Also bei dem Shooter ist das Setting in dem Sinne wichtig, als dass du eben sonst kein Laserschwerter hättest. Und also ein Assassin's Creed im GTA-Setting hätte ich auch kacke gefunden, von daher. Ja, richtig. Und die muss ich gleich verbessern. Laserschwerter, tut mir leid, das sind natürlich Lichtschwerter. ja, auf jeden Fall trotzdem. Ja, als Shooter definitiv. Für alle Shooter-Fans da draußen, hol dich das Spiel. Wie gesagt, es gibt's für die erste Xbox. Ich weiß nicht, ob da noch jemand Lust hat, die Nummer anzuschmeißen, aber für den PC gibt's das und es sollte eigentlich auch relativ gut lauffähig auf den meisten heutigen PCs sein. Also einfach mal ausprobieren, das Spiel macht wirklich enorm viel Spaß. Und dann, ja, leg du wieder los. Ja, mein nächstes Spiel ist nicht ganz so alt wie deins. Und zwar ist das 2008 erschienen, also sehr viel neuer. Und zwar handelt es sich um Valkyria Chronicles auf der PS3. Und es handelt sich dabei um ein Strategie-RPG, also kein reines RPG, das in einer fiktiven Welt spielt, die nicht so ganz so fiktiv ist. Und zwar heißt diese Welt auch auf Englisch Europa. Und okay. Ist quasi das Abbild des Europas ins des Zweiten Weltkriegs. Es gibt da zwei große Nationen, die sich bekriegen. Zum einen das Imperium aus dem Osten, das ein bisschen dem römischen Imperium, wie es wahrscheinlich heute aussehen würde, nachempfunden ist. Also der Kaiser Maximilian trägt auf jeden Fall so einen Lorbeerkranz, was ich immer ganz lustig fand. Und links ist die, ich glaube, die Föderation oder so, also so ein bisschen eher America-Style und so weiter. Und in der Mitte ist halt dieses kleine, ist eine kleine neutrale Nation. Das ist auch die Nation, in der das Ganze spielt, die halt an sich neutral sind, die aber von einem, also es gibt da einen, ja, eine Ressource, die Ragnite heißt, mit der die meisten Maschinen und so weiter in dieser Welt angetrieben werden, und sie haben halt das größte Vorkommen da drin. Sie haben es bislang geschafft, sich neutral zu halten, aber wie es immer so kommt, werden sie halt von der vom Imperium angegriffen, und deine Aufgabe ist es, also du, der Hauptcharakter ist der Sohn eines bekannten oder sehr berühmten ehemaligen Panzergenerals, der aber überhaupt nichts mit Militär zu tun hat, sondern eigentlich viel lieber Biologielehrer werden möchte. Die werden dann alle natürlich rekrutiert für die Armee. Den Panzer von seinem Vater hat er noch, zusammen mit einer Jugendfreundin von ihm, Isara, die auch gleichzeitig sein der Ingenieur ist. Und sie ziehen eben in die Schlacht, mehr oder weniger. Und das Spiel spielt sich eigentlich wie ein normales SRPG, aber ohne ein Grid-Based-Schlachtfeld. Also es gibt da keine Quadrate oder Hexagons oder sonst irgendwas, sondern man hat eine relativ freie Karte. Es sind manchmal Kämpfe in der Wildnis, manchmal auch einfach in der Stadt. Man kann bis zu 10 Charaktere aus deinem Squad, der ungefähr 25 Charaktere hat, einsetzen, inklusive einen Panzer. Und man kann dann auf seiner Übersichtskarte eine Figur auswählen, und dann springt das Spiel sofort in eine Third-Person-Sicht, und du kannst mit dieser Figur laufen, in Deckung gehen, schießen und so weiter. Und das Interessante ist, du kannst dich also frei bewegen, als wäre das ein normales Third-Person-Spiel. Du hast eine bestimmte Anzahl von AP-Punkten, das bestimmt dann, wie lang du laufen kannst. Taktisch hinzukommt, dass du einen Charakter auch mehrmals eine Runde anwählen kannst. Du kannst dann zwar jedes Mal, wenn du anwählst, weniger laufen, aber es kann strategisch Sinn machen, einen Charakter öfter zu benutzen und dafür die anderen vielleicht auch mal stehen zu lassen. Außerdem, man hat dann so Command Points, so 10 Stück. Pro Zugkrieg muss man einen Command Point ausgeben. Wenn man den Panzer bewegen will, der natürlich sehr viel mehr Power hat, der kostet aber 2 Command Points, ihn zu bewegen. Also da muss man echt überlegen, was man da macht. Das Tolle ist, das Spiel basiert auch darauf, dass Charaktere, die in Deckung sitzen, sobald ein Gegner in ihre Richtung läuft, sie auch sozusagen ihn ins Kreuzfeuer nehmen können, und es so auch Sinn macht, die Charaktere so zu platzieren, dass sie auch wichtige Gassen oder Straßen auch wirklich abdecken. Was das Spiel noch interessanter macht, ist eben, dass die Charaktere nicht einfach irgendwelche No-Name-Rekruten sind, sondern jeder von denen hat einen Namen, ein eigenes Aussehen, eine Persönlichkeit. Jeder hat besondere Schwächen oder besondere Eigenschaften. Es gibt zum Beispiel einen Panzergrenadier, der schwul ist, und der kriegt ziemlich viele Stat-Boni, wenn er neben Männern steht. Besonders neben Männern, die er mag. Also jeder Charakter hat Menschen, Charaktere, die er mag und die er weniger mag. Und das mag ein bisschen banal klingen, aber es macht schon sehr viel Sinn beim Aufstellen, darauf zu achten, wer mit wem gut kann, wer in welcher Umgebung kann. Es gibt Leute, die können in der Nacht besser sehen. Es gibt Leute, die haben Angst in der Nacht, die sollte man in der Nachtmission gar nicht einsetzen. Es gibt Leute, die haben Heuschnupfen, die sollte man auch nicht in dem Waldeinsatz einsetzen. Also wie gesagt, es klingt vielleicht ein bisschen banal lustig, aber macht sehr viel Sinn und gibt den Charakteren dadurch sehr viel Persönlichkeit und dadurch bist du auch gezwungen, wirklich jeden von deinem Squad wirklich einzusetzen. Also obwohl es nur 5 Charakterklassen gibt, ist halt nicht jeder Charakter nicht, also nicht jeder Sniper ist wie jeder Sniper, sondern jeder Sniper hat eigene besondere Fähigkeiten, eigene besondere Stärken und Schwächen, sodass du wirklich dein ganzes Team im Blick haben musst und nicht nur die 5 Charakterklassen. Die Grafik ist, ich glaube, ist, also man könnte es als Cell-Shading begreifen, auch wenn es kein klassisches Cell-Shading ist, wie ich finde. Auch, also die meisten Reviewer sagen auch, die Grafik wiegt eher wie ein sich bewegendes Gemälde, weil es in einem sehr schönen Wasserfarbenstil gezeichnet ist. Also auch selbst die Menüs und so weiter, ist eine wunderschön anzuschauende Grafik, ohne sehr gute 3D-Grafik zu sein. Aber auch wieder ein Spiel, was durch ein sehr schönes Art-Design überzeugt. Die Story, ja, auch da wieder, Anime-Klischees sind auf jeden Fall drin. Man kann jetzt nicht erwarten, dass es ein ultra-serious Wargame ist. Also gibt schon Momente, wo es auch wirklich sehr ernst wird. Es werden auch ernste Themen angesprochen, wie zum Beispiel auch Rassismus. Also es gibt eine Rasse in dieser Welt, die ähnlich wie die Juden im Zweiten Weltkrieg eben denen vorgeworfen wird, für sehr viele Missstände in der Gesellschaft verantwortlich zu sein, die auch dementsprechend diskriminiert werden. Du hast auch welche von denen im Squad. Da gibt's eben auch Leute in deinem Squad, die eben rassistisch sind, und mit denen solltest du die dann, da musst du halt auch aufpassen. Aber die Charaktere entwickeln sich auch irgendwann weiter und legen dann auch manchmal diese Traits dann auch ab in bestimmten Situationen. Ist also an sich wirklich ein sehr gutes Spiel, hat auch extrem gute Wertungen gekriegt, ist auch meiner Meinung nach immer noch eines der besten PS3-Exclusive-Titel bis heute. Hat sich aber leider nicht so gut verkauft, ganz einfach deswegen wahrscheinlich, SRPG ist ja eh ein Genre, was relativ Nischen ist, dann auch noch aus Japan und Anime-Stil und so weiter, aber ich würde es definitiv jedem weiterempfehlen, vor allem weil das Spiel auch, was ich jetzt vergessen habe zu erwähnen, auch ein Permadeath-Feature hat, was viele vielleicht aus Fire Emblem kennen. Also ein Charakter, der down geht, da hast du 3 Runden die Chance, einen deiner Charaktere hinzuschicken, um den ins Lazarett zu schicken. Ansonsten ist dieser Charakter tot für immer. Oder, was auch passieren kann, ein Charakter stirbt und der Gegner kommt zuerst hin. Dann wird er nämlich sofort im Graus ausgemacht und dann ist er auch tot. Also für alle, die auch Permadeath mögen, ist es auf jeden Fall auch in diesem Spiel mit drin enthalten. Und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, der in irgendeiner Weise was mit SRPGs anzufangen weiß. Weil es, wie gesagt, immer noch eines der besten SRPGs ist, die ich je gespielt habe. Und definitiv wert es auch mal, ja, gespielt zu werden. Es sind sehr große Missionen, dauern auch schon mal 1,5-2 Stunden. Und ja, einfach super viel Spaß gemacht. Ich fand es sehr schade, dass der Nachfolger, die zwei Nachfolger nur für die PSP rauskam, wovon der dritte nicht mal im Westen erschienen ist, weil es auf der PSP einfach nicht diese Epic Scope hat, wie es auf der PS3 der Fall hat. Und ich hoffe einfach, dass es vielleicht Sega sich vielleicht noch dazu entscheidet, einen vierten Teil zu bringen, wieder auf der großen Konsole, weil eben das genau das ist, was ich bei den Handheld-Teilen vermisst habe. Ja, also grundlegend kann ich auch da wie immer nicht so viel zu sagen. Ich muss aber auch diesmal wieder sagen, also so ähnlich wie bei Eternal Sonata, wo mir eben halt das Setting extrem cool vorkam, finde ich, klingt das Kampfsystem extrem spannend. Also ich persönlich habe noch nie ein SRPG gespielt und kann überhaupt nicht einschätzen, ob das speziell besonders cool Standardkost. Ich weiß das alles überhaupt nicht. Also die meisten JRPGs sind ja eher so Disgaea, Final Fantasy Tactics, also du hast dann entweder so Quadrate oder Hexagons und bewegst die dann irgendwie, du bewegst einen Charakter pro, also du kannst jeden Charakter einmal im Zug bewegen und der kann eine bestimmte Reichweite laufen und der muss dann gucken, wie viel die Reichweite von dem anderen ist und so weiter. Also relativ grid-based meistens, habe ich das Gefühl, auch bei klassischen JRPGs. Und das sprengt das so ein bisschen auf jeden Fall. Ja, also das weiß ich auch nicht. Wie gesagt, ich kann das nicht einschätzen und ich meine, es scheint ja schon ein bisschen speziell zu sein. In jedem Fall klingt das, finde ich, super spannend. Also die ganze Art und Weise, wie der Combat funktioniert, finde ich, kommt mir intuitiver ein bisschen vor, als es vielleicht mit so grid-based ist und ein bisschen weniger artifiziell, also ich kann mich, glaube ich, ein bisschen mehr immersen. Und ich finde, es klingt einfach super spannend, wie man eben auch die Squad zusammenstellt, wer mit wem zusammen oder wer bei wem in der Nähe steht, wie man eben die Bewegungen plant, damit man möglichst wenig abkriegt, wie man eben andere Leute, also seine Squad platziert oder seine Squads platziert, dass eben die Leute möglichst viel Schaden kriegen, wenn sich der Gegner sich eben bewegt und so. Klingt alles extrem cool, wie ich finde. Nichts, was ich hier gespielt oder auch nur gesehen hätte und natürlich zu Anime-Story und Setting kann ich auch überhaupt nicht sagen. Ist ja wahrscheinlich etwas, was mich super abtören würde, aber das gerade allein das Kampfsystem, finde ich, klingt extrem spannend, definitiv. Das muss ich auch sagen. Gut, dann kommen wir jetzt zu deinem letzten, wahrscheinlich auch wichtigsten. Ja, wichtigste in Anführungsstrichen. Ich würde es ein bisschen, also grundlegend erstmal, das kann man jetzt auch nochmal so ein bisschen einwerfen, nebenher mal einstreuen. Wir haben jetzt zum Beispiel Spiele wie Vampire, Masquerade Bloodlines rausgelassen und auch andere Spiele, einfach weil ich zum Beispiel das Gefühl hatte, dass das nicht unbedingt meine Empfehlung braucht und zum anderen, weil ich auch schon oft genug drüber geredet habe. Ich habe mir also wirklich Spiele rausgesucht, über die ich noch nicht so oft geredet habe und von denen ich das Gefühl habe, die sollte man und könnte man vielleicht einfach nochmal empfehlen. Im Gegensatz zu, sagen wir jetzt mal, offensichtlichen Geheimperlen, die in dem Sinne schon gar keine Geheimtipps mehr sind, weil sie eben ständig und ewig schon empfohlen wurden. Und eins dieser Spiele, bei denen ich das Gefühl habe, das kann man durchaus mal wieder empfehlen und viele haben es nicht gespielt, obwohl man im ersten Moment wahrscheinlich nicht denken würde, dass das der Fall ist, ist eben ein Spiel aus der Elder Scrolls-Reihe und ich denke, das ist auch jetzt kein Geheimnis. Wiederum, über die Elder Scrolls-Reihe habe ich jetzt schon sehr oft geredet und ich glaube, die meisten Leute, die den Podcast hören, wissen auch, dass das wahrscheinlich so meine Lieblings-RPG-Reihe aller Zeiten ist. So ähnlich wie das bei Joe Final Fantasy ist es bei mir Elder Scrolls. Das sind so die Spiele, mit denen ich einfach aufgewachsen bin und die bis heute wahrscheinlich die Spiele sind, in die ich fast am meisten Zeit investiert habe. Und mein erster Teil in der Serie, den ich gespielt habe, und das habe ich auch schon mal erzählt, ist eben The Elder Scrolls 3 Morrowind. Und Morrowind ist so ein Spiel, das, glaube ich, so der Übergang war von Nischentiteln, die sich nicht hundertprozentig verkaufen, zu den Blockbustern, die sie heute sind. Klar hat sich das über die Zeit entwickelt und ich glaube auch Oblivion war noch nicht der Blockbuster, der Skyrim war. Oder was heißt, glaube ich, weiß ich, dass es noch nicht der Blockbuster war, der Skyrim war. Und damit hat Skyrim, glaube ich, schon so eine bestimmte Sonderstellung. Ich denke, Oblivion ist für mich so das Spiel, das ich, glaube ich, mit am liebsten mag in der Serie, aber ganz knapp danach kommt Morrowind. Und wie gesagt, da Morrowind meine erste Erfahrung in dem Genre war, war sie für mich, glaube ich, relativ definierend und auch eine meiner ersten Videospielerfahrungen überhaupt. Und sie hat mich halt zu der Serie gebracht, deswegen liegt sie mir persönlich enorm am Herzen. Und ich glaube, es ist auch eins der drei Spiele aus, also die letzten drei Spiele aus der Serie, das wahrscheinlich von den wenigsten Leuten gespielt wurde. Oblivion war auf der Xbox schon ein relativ großer Titel, auf der Xbox 360 Skyrim brauchen wir nicht drüber reden, das war halt einer der Blockbuster der letzten zwei Jahre und des Endes der Generation quasi jetzt, aber ich glaube, Morrowind kennen die meisten schon noch irgendwie und haben sie auch im Hinterkopf, aber ich glaube, die wenigsten haben es gespielt, weil es nämlich, als es damals rauskam, und das ist jetzt auch schon wieder 11 Jahre her, nämlich 2002, gab es noch nicht so wahnsinnig viele Spieler, gerade viele Leute, die heute spielen, haben vielleicht damals auch noch gar nicht gespielt, vielleicht sie noch zu jung waren oder vielleicht weil das Interesse dass er noch nicht da war. Und selbst wenn sie damals gespielt haben, ich meine auch viele Leute aus meinem direkten Bekanntenkreis, die Spieler sind, mein Alter ein bisschen älter, ein bisschen jünger, auch die haben, von denen haben das viele Leute nicht gespielt. Und ich finde, das ist bis heute noch ein sehr, sehr spielenswertes Spiel. Grundlegend, wenn man Oblivion und Skyrim kennt, kennt man natürlich grundlegend auch schon Morrowind. Morrowind hat ein etwas breiteres System noch und das ist auch unter anderem der Grund, warum ich zum Beispiel Morrowind und auch Oblivion, vor allem Skyrim, vorziehe. Ich muss sagen, Skyrim war ein fantastisches Spiel, aber ich habe Oblivion trotzdem lieber gespielt und auch Morrowind gefällt mir ehrlich gesagt ein bisschen besser als Skyrim. Das heißt also, das Neueste und Erfolgreichste ist eigentlich das, was bei mir auf Platz 3 steht. Zugegebenermaßen ist der Abstand da relativ gering zwischen diesen Spielen, aber trotzdem ist es schon ein klarer Platz 3 nach Morrowind auf jeden Fall, das auf Platz 2 steht. Und Morrowind ist, wie gesagt, einfach ein etwas breiteres und offeneres System und ist, glaube ich, noch ein bisschen, sagen wir jetzt mal, anspruchsvoller und vergibt einem wesentlich weniger Fehler. Bei Skyrim hatte man oft das Gefühl, dass in dieser Welt nicht so viel schiefgehen kann, dass man sich nicht groß verskillen kann, dass es sowieso nicht groß die Möglichkeit gibt, eigentlich in dem Sinne zu versagen oder in dem Sinne was falsch zu machen. Du konntest einfach in der Gegend rumlaufen, alles war valide, im Normalfall ist auch mit größeren Gruppen kein Problem, Drachen waren irgendwann auch relativ easy, das war ja auch für viele Leute der Kritikpunkt. Und das ist halt so eine Sache, die bei Morrowind eben in dem Sinne noch nicht funktioniert. Das Skillsystem ist vom Prinzip her dasselbe, das heißt, man levelt auf, indem man die Fähigkeiten einfach benutzt oder sich eben trainieren lässt von anderen Leuten oder natürlich Skillbooks, also das klassische System, das es an Oblivion genauso und auch in Skyrim genauso gab. Nur ist es da immer noch so, dass man zum Beispiel, wie auch in Oblivion, bei jedem Levelaufstieg nicht in Stamina, Magie oder eben Leben investiert, sondern eben in Attribute, die dann indirekt die Fähigkeiten beeinflussen. Außerdem ist es auch so, dass es relativ wichtig ist, in welcher Reihenfolge und auf welche Art und Weise man die Skills hochlevelt, weil es eben eine Level Cap gibt und das wesentlich restriktiver ist, sodass man sich grundlegend schon Gedanken drüber machen muss, wann level ich wie was und auch aufpassen muss, dass man nicht durchgehend einfach ständig und ewig das mal benutzt und mal das benutzt und mal hier ein Level ab oder einen Schritt in zum Richtung Level up kriegt und dann hier auch nochmal ein, sondern dass man sich wesentlich mehr Gedanken machen muss, wie man wirklich seinen Charakter skillt und man ihn auch ein bisschen verskillen kann auf jeden Fall. Außerdem hat es im Gegensatz zu Oblivion und auch Skyrim kein reines Leveling angepasstes System der Monster. Bei Skyrim ist es ja so, dass die Monster einfach mit dir zusammen aufleveln, sodass du immer dieselbe Herausforderung hast und auf Stufe 1 ein Wolf genauso fast schwer ist wie auf Stufe 30. Das ist bei Morrowind nicht der Fall. Man muss also ein bisschen mehr aufpassen, wo man in der Welt am Anfang hinläuft und kann nicht einfach durch die ganze Welt brettern und dann ohne Probleme sich das mit den meisten Monstern aufnehmen. Man muss schon durchaus aufpassen. Und dadurch wirkt das Spiel einfach ein bisschen anspruchsvoller, habe ich das Gefühl. Und man muss sich ein bisschen mehr Gedanken machen, was man zu welchem Zeitpunkt tut. Das hat allerdings auch seine Drawbacks. Man muss auch sagen, dass das Spiel ist, natürlich im Stile von Arena und auch von Daggerfall, dass es das Spiel ist, das von den moderneren Spielen immer noch am unzugänglichsten ist. Man wird einfach in eine Welt geworfen, ohne dass man irgendetwas weiß. Die Story ist ein sehr, sehr dünner Faden, der irgendwo in der Landschaft liegt. Und da muss man erstmal selber zusehen, was man letztendlich in dieser Welt macht. Das war eindeutig das Ziel. Der Lead-Designer Ken Ralston hat auch selbst damals gesagt, dass es ein bisschen vielleicht an eine Pen-and-Paper-Runde erinnern soll. Man baut sich einen Charakter, kann den customisieren, wie man will und dann macht man einfach mal was in der Welt, worauf man gerade Lust hat und ist eben nicht in ein Korsett von Story oder irgendwas anderem gezwungen. Hat im Nachhinein aber auch zugegeben, dass die Story vielleicht trotzdem ein bisschen prominenter hätte sein sollen. Ich muss zugeben, als ich das erste Mal das Spiel installiert habe, war es bei mir damals so, dass ich es ungefähr 1,5 Stunden gespielt habe und dann deinstalliert habe. Dann habe ich es irgendwann später nochmal rausgeholt. Dann habe ich es ungefähr 3 Stunden gespielt und wieder deinstalliert. Und zwar, weil mir auch nach 3 Stunden immer noch nicht klar war, was tue ich hier? Wie funktioniert das komplette System des Spiels? Wo muss ich hin? Mit wem muss ich reden? Was muss ich machen? Wie komme ich da überhaupt hin? Die Landkarte ist, oder die Map ist relativ, sagen wir mal, unintuitiv und deckt sich auch erst nach und nach auf, wenn du in den einzelnen Orten warst, sodass es nicht irgendwie so einen großen Fall gibt, lauf da einfach mal hin und du siehst dann, wie du da hinkommst. Das Spiel ist also in dem Sinne wesentlich anstrengender, um einzusteigen, aber sobald man erstmal drin ist, habe ich das Gefühl, ist gerade die Atmosphäre von auch dem Setting, nämlich Morrowind, mit die beste, die es eben in der ganzen Serie gibt von 5 Spielen. Morrowind ist ein extrem cooles Setting. Die ganze Umgebung ist nicht so abwechslungsreich wie zum Beispiel in Oblivion. Trotzdem aber finde ich wesentlich ansprechender als zum Beispiel in Skyrim. Die Aschenwüste, die Sumpfgebiete, allein schon wie die ganzen Pflanzen aussehen, wie die Tiere aussehen, die da leben, die extrem cool designt sind, wie ich finde. Die einzige Möglichkeit, quasi ein Schnellreisesystem zu benutzen, ist mit Landstridern. Das sind so riesige Insekten, die auf riesigen Beinen durch die Gegend laufen und wo man dann eben relativ schnell zu einzelnen Punkten kommen kann. Also ein reines Schnellreisesystem gibt es an sich nicht nur für die Hauptpunkte. Die Hauptstadt Vivec ist einfach enorm cool gemacht, super verwirrend und echt anstrengend zu navigieren, aber dadurch auch so faszinierend und interessant. Also insgesamt finde ich wirklich immer noch eins der besten, also wie gesagt, für mich der zweitbeste Teil, ganz knapp auch nur nach Oblivion, der Elder Scrolls-Reihe, sehr, sehr empfehlenswert. Ist damals auch für die Xbox rausgekommen. Ich denke, für die meisten wird wahrscheinlich die PC-Version interessant sein. Es gab auch zwei sehr coole Add-ons, Tribunal, also Tribunal und Blood Moon. Blood Moon hat die Werwölfe eingeführt, die in Morrowind extrem cool waren, wie ich fand, und auch cooler waren, als es zum Beispiel in Skyrim der Fall war. Und habe die Spielwelt sehr, sehr sinnvoll erweitert. Und ich glaube, dieses Feeling von absoluter Freiheit habe ich in fast keinem Spiel wiedergefunden, auch selbst in Oblivion nicht. Wie gesagt, das hat auch seine Nachteile, aber ich muss sagen, allein dieses Gefühl, was man alles in dieser Welt machen kann, wie viel Geheimnisse diese Welt auch birgt, auch das hatte ich in Oblivion nicht mehr ganz so stark. Das erinnert mich vielleicht so ein bisschen an Dark Souls, dass man so eine Welt hat, wo so viele Fraktionen, religiöse Vereinigungen, Gilden, Adelshäuser und gibt, die alle irgendwie Einfluss aufeinander haben, mit denen man allen interagieren kann, die alle spezielle Quests haben, denen man oft auch einfach beitreten kann. Diese Faszination der Welt habe ich in keinem späteren Elder Scrolls Spiel wiedergefunden in der Form. Und ich glaube, allein dafür ist es einfach eine hundertprozentige Empfehlung. Vielleicht wirklich, wenn euch die neueren Elder Scrolls Teile gefallen haben. Wenn euch Skyrim gefallen hat, spielt vielleicht erstmal Oblivion. Das ist, glaube ich, vielleicht nicht der ganz so riesige Sprung und ist vielleicht ein bisschen besser für die meisten Leute, die jetzt nur Skyrim gespielt haben. Aber wenn ihr Oblivion auch schon gespielt habt damals und vielleicht noch nicht Morrowind, wo es von, glaube ich, viele Leute gibt, und ich kenne auch sehr viele Leute, bei denen das der Fall ist, spielt auf jeden Fall Morrowind. Es ist heute noch sehr, sehr spielenswert. Ein wirklich tolles Spiel. Und ich glaube wirklich so, das ist so die uneingeschränkte Empfehlung, die ich geben kann. Also obwohl das Spiel auch seine kleinen Fehler hat, muss ich sagen, sind das die geringsten Fehler, die ich irgendwie so finden kann in meiner Liste. Und finde ich, werden sehr, sehr viel wieder wettgemacht, wenn man eben die Zeit und die Muße investiert, das Spiel kennenzulernen, die Welt kennenzulernen. Dann kriegt man einfach eine Spielerfahrung, die man auch in keinem späteren Elder Scrolls Teil mehr gekriegt hat auf die Art und Weise, muss ich sagen. Und das macht schon wirklich enorm viel Spaß. Außerdem gibt's Cliff Racer. Und Cliff Racer sind der unglaublich nervigste und beschissenste Gegner, den es jemals in einem Rollenspiel gab. Das heißt also, da muss auch jeder, der heute Skyrim gespielt hat, der muss durch diese Cliff Racer durch, um sich quasi seine Sporen zu verdienen, weil die blöden Mistviecher nämlich fliegen, irgendwo 10 Kilometer im Himmel schweben, wo man sie überhaupt nicht sieht, ständig nämlich angreifen und einfach zwischendurch mal wieder wegfliegen und dich durchgehend nerven und eine Dreiviertelstunde lang verfolgen. Bethesda hat da auch übrigens, das ist so die letzte kleine Anekdote, die ich dazu erzähle, Bethesda hat einen sehr, sehr schönen, sehr, sehr schöne Anspielung darauf in Oblivion versteckt, wo es nämlich einen jungen Mann gibt, der in einem Ort steht, auf einer Brücke, und der singt den ganzen Tag ein sehr krummes Lied, und das Lied geht nämlich Cliff Racer high in the sky, Cliff Racer so high. Das ist ein ganz ausgezeichneter Mann, der die ganze Zeit nur ein Liebeslied an Cliff Racer singt. Und es gibt auch ein sehr schönes Video, wo ein oben ohne Ork den ganzen Tag nur verprügelt. In Anbetracht der Tatsache, dass Cliff Racer der schlimmste Gegner des Universums sind. Und jetzt höre ich auch mit meiner Fan-Triade hier auf. Spielt Morrowind, verdammt nochmal. Eins der besten Spiele aller Zeiten, finde ich. Okay, ich spiele erstmal Oblivion, irgendwann. ich gehöre auch zu denen, die mit Skyrim angefangen haben. Konnte mit Tess vorher, ehrlich gesagt, nicht so viel anfangen. War ja auch eher PC-basierend, und auch Oblivion damals auf der E360 war so, ja, ist halt Oblivion, aber da war ich noch nicht so, probiere ich jetzt mal doch mal den West-RPG-Zug aus. Das hat dann noch ein bisschen gedauert. Aber ich habe sogar hier stehen von einem Kumpel ausgeliehen, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, weil das bestimmt wieder so ein Zeitfresser ist und ich eigentlich, bevor ich nach Japan verschwinde, noch mehr Spiele spielen möchte als nur eins oder ein halbes. Deswegen wird das wahrscheinlich noch ein bisschen warten müssen, aber Oblivion wird auf jeden Fall auch mal gespielt und dann vielleicht irgendwann auch mal Morrowind. Aber versprechen kann ich es nicht, weil ich glaube, da gibt's noch ganz viele andere Spiele, die ich vielleicht auch noch spielen möchte. Verständlich. Aber ist auf jeden Fall mal vorgemerkt. Und solange ich dich kenne, wird es ja auch, werde ich das ja auch, wird das auch nie in Vergessenheit geraten, glaube ich. Genau. Aber kommen wir zu meinem letzten. Ich habe es jetzt auch vermieden, irgendwie nochmal Spiele irgendwie zu erwähnen, die ich jetzt auch schon oft erwähnt habe, Shadow of the Colossus oder Final Fantasy VI zum Beispiel. Ohne dabei aber wirklich vielleicht von der Serie abzukommen, die, wie Merlin vorhin auch schon gesagt hat, eigentlich mein ganzes Spielerleben schon nachhaltig beeinflusst hat. Es ist aber nicht Final Fantasy VI, sondern ein Final Fantasy Teil, der noch ein bisschen älter ist, und damit ist es wahrscheinlich das älteste Spiel von allen, was wir heute vorstellen werden. Das aber meiner Meinung nach die Final Fantasy Serie wahrscheinlich mit am meisten geprägt hat und eigentlich dazu gesorgt hat, dass Final Fantasy erstens das ist, was es dann später wurde, und zweitens auch, dass Final Fantasy sich dann von der Dragon Quest Reihe, die ja am Anfang, oder beide Reihen waren am Anfang ja sehr ähnlich, und der Teil, von dem ich jetzt gleich rede, nämlich dem vierten, ist eigentlich der Teil, ab dem sich Final Fantasy wirklich tatsächlich von Dragon Quest entfernt und etwas Eigenes aufbaut, also sowas richtig Eigenes. Genau, also wie gesagt, es geht um Final Fantasy IV, das 1991 für den Super Nintendo erschien, also mittlerweile schon über 20 Jahre auf dem Buckel hat. Es war damals das erste Spiel auf dem Super Nintendo, also erste Final Fantasy Spiel auf dem Super Nintendo und wurde seitdem auch ein paar Mal geremaked, also 97 kam es zusammen mit 5 auf der PS1 raus, 2005 für den Game Boy Advance und jetzt auch 2007 mit einer wirklich schönen Remake in 3D auch für den Nintendo DS. Und es ist nicht, auf jeden Fall nicht mein Lieblingsteil der Serie, ist auch nicht, ich würde sagen, ist im oberen Mittelfeld, aber ich muss auch sagen, ich habe es gespielt, nachdem ich die ganzen anderen Spiele gespielt habe, 7, 8, 9, 10, 12, 6, und muss sagen, wenn man 4 jetzt im Nachhinein spielt, merkt man echt, was 4 der Reihe wirklich gebracht hat. Und zwar ist Final Fantasy 4 meiner Meinung nach eines der ersten JRPGs, das in irgendeiner Form eine komplexe und dramatische Story hatte, mit bereits sehr stark ausgearbeiteten Charakteren, also das Spiel, also man spielt Cecile, einen Dunkelritter des Königreichs Baron, und man findet relativ schnell heraus am Anfang, dass man ja mehr oder weniger zur bösen Seite gehört, nämlich der böse König, der möchte, beziehungsweise Baron, König Baron möchte eben, dass seine Macht nicht gefährdet wird und schickt dich und deine Crew aus, auf Luftschiffen ein Dorf zu vernichten, in dem sich ganz viele Beschwörer, also Summoner, aufhalten, die mit ihren Summons theoretisch die Macht des Imperiums gefährden könnten. Und das Erste, was du tust, ist eben in dieses Dorf zu fahren mit deinem besten Freund Kane, vielleicht einer der berühmtesten Dragoons ever, einer der coolsten Dragoons ever in der Final Fantasy Geschichte, und machst dieses Dorf da dem Erdboden gleich, tötest dabei noch die Mutter eines Charakters, der später noch in deine Party mit reinstößt. Also schon in der Hinsicht, von der Beginn ist schon mal sehr, sehr anders als alle bisherigen RPGs. Man spielt also nicht diesen Helden, der ist also Krieger des Lichts oder sowas, also auf jeden Fall sofort den Guten, sondern die Charaktere machen erst wirklich im Spiel noch sehr viel Entwicklung durch. Also Cecile wird später dann eben, erkennt dann eben im Laufe des Spiels eben die Bösheit seiner Tat und möchte sich ändern und möchte dafür büßen und zeigt sehr viel Reue und wird dann eben irgendwann auch, macht dann eben die Entwicklung durch vom Dark Knight zum Paladin, wo das dann sozusagen auch gameplay-technisch sich eine Klasse sich im Spiel geändert hat, je nach Story. Dass die Charaktere auch nicht immer an einem Fleck zusammen waren, sondern dass die je nach Story-Abschnitt auch getrennt waren. Du musstest, also an manchen Stellen war halt der Charakter nicht da oder der Charakter nicht. Auch die erste richtige Love-Story war drin zwischen Cecile und Rosa. Und das Ganze, also dieses ganze bessere Setting, Charakterisierung und Story wurde natürlich noch dadurch besser gefördert, dass zum ersten Mal auch wirklich der Score, also der Soundtrack von Uematsu, eine richtig tragende Rolle im Spiel gespielt hat. Mit der besseren Technik, die auf dem SNES möglich war, hat er natürlich sehr viel mehr Möglichkeiten. Und Final Fantasy IV, der Soundtrack, ist, glaube ich, der erste Soundtrack, in dem Uematsu tatsächlich sowas wie Character-Themes eingeführt hat. Also Themes, für die er später noch berühmt geworden ist, die gespielt werden, wenn bestimmte Ereignisse, die sehr charakterspezifisch sind, gespielt werden und meistens mit die most memorable Tracks aus dem ganzen Soundtrack sind. Und ich glaube, viele aus Final Fantasy IV sind auch bis heute noch bekannt, zum Beispiel das Theme of Love, was zugleich Rosas Theme ist, das teilweise so bekannt war, dass es teilweise sogar in Japan im Schulcurriculum gespielt wurde. Aber auch das Theme von Edward auf der Harfe oder auch Lydia, was so ein bisschen keltische Einflüsse hatte, hat auf jeden Fall sehr dazu beigetragen, dass eben bestimmte sehr persönliche und emotionale Momente einfach noch sehr viel emotionaler wurden und eben der Stil, für den Uematsu heute so bekannt ist, dann wirklich erst zum ersten Mal richtig Früchte getragen hat. Also von daher auch das, was die Soundtracks später in Final Fantasy sind, hat auch in Final Fantasy IV den Anfang genommen. Und was natürlich vielleicht noch am wichtigsten war, gameplay-technisch, Final Fantasy IV ist das erste Final Fantasy, was sich vom richtig klassischen, rundenbasierten Kampfsystem löst und das ATB einführt. Das ATB ist für viele das Meisterwerk, für das Hideyuki Itō sich ausgezeichnet hat, nämlich sich zu überlegen, dass bestimmte Aktionen eine bestimmte Anzahl an Zeit erfordern und zum Beispiel einen komplexen Zauberspruch zu wirken sehr viel länger dauern müsste, als einfach anzugreifen. Und jeder, der ATB kämpft, weiß es ja, es gibt eine Zeitleiste, dein Charakter ist erst dann dran, wenn die Zeitleiste voll ist, und je nachdem, wie lange du überlegst, kann es auch sein, dass der Gegner 2-3 Mal angreift, beziehungsweise je nachdem, was für einen Spruch du sprichst, dauert das länger oder eben kürzer, und das hat eben auch Einfluss darauf gehabt, welche strategischen Möglichkeiten du hattest, und hat natürlich auch die Dynamik total verändert. Und ich glaube, jeder, der Final Fantasy gespielt hat, weiß, woran er da ist. Also das ATB-Kampfsystem hat ja dann bis 9, mit Ausnahme von 10, bis heute eigentlich bestanden. Selbst 13 hat ja noch eine Variante des ATB-Systems. Und dementsprechend würde ich einfach eigentlich sagen, ja, Final Fantasy IV haben vielleicht auch einige schon gespielt, jetzt auch vielleicht wegen des NDS-Remakes, aber ich glaube trotzdem, dass viele, die mit 7 angefangen haben, vielleicht noch 6 gespielt haben, weil es einfach Final Fantasy 6 ist, aber vielleicht 4 und 5 die anderen zwei SNES-Teile eher weniger gespielt haben. Und ich würde jedem Final Fantasy-Fan auf jeden Fall empfehlen, Final Fantasy IV zu spielen, einfach um zu sehen, wie das eigentlich angefangen hat. Also Final Fantasy IV ist meiner Meinung nach das erste moderne FF, ist ein solides Spiel, solide Story, solide Charaktere, solides Kampfsystem, solider Soundtrack. Es ist in keinem Bereich, wo ich sagen würde, es excelled auf jeden Fall, aber es ist auf jeden Fall eines der besseren Final Fantasies und sollte auf jeden Fall von jedem Fan gespielt werden, meiner Meinung nach. Aufgrund eben dieser Prägkraft für die ganze Reihe. Ja, absolut. Das ist jetzt das erste Spiel, wozu ich auch was sagen kann, weil das habe ich nämlich gespielt. Wie die ganzen ersten Final Fantasies, die ich ja gespielt habe. Zugegebenermaßen ist das schon sehr, sehr lange her. Deswegen kann ich tatsächlich gar nicht so viel zu Final Fantasy IV sagen. Ich habe mir natürlich vorher auch nochmal eine Zusammenfassung durchgelesen, ein paar Gameplay-Videos angeguckt und auch während du jetzt gerade erzählt hast, klar, da habe ich schon auch definitiv Bilder im Kopf und kann mich an einiges noch erinnern. Inwieweit ich da jetzt irgendwie sagen könnte, dass es eine riesige Tragkraft für die Serie hatte, logischerweise ist das jetzt bei mir nicht der Fall. Wie gesagt, ich kann mich auch nicht so wahnsinnig gut daran erinnern. Ich weiß aber nur, dass es auf jeden Fall echt ein cooles Spiel war und dass ich durchaus sagen muss, dass es mir super viel Spaß gemacht hat, wie die ganzen ersten Final Fantasies bis 7 oder 8 mir super viel Spaß gemacht haben. Ich würde es ganz gerne auch, glaube ich, nochmal nachholen und trotzdem ist es natürlich wirklich so, und das ist, glaube ich, auch der Punkt, den du rüberbringen wolltest und ich glaube, den du auch sehr gut rübergebracht hast. Es ist nicht das beste Final Fantasy, aber es ist das Final Fantasy, das moderne Final Fantasy quasi zu dem gemacht hat, was es heute ist und ein Stück weit auch eben die ganzen Sachen eingeführt hat, die heutzutage immer noch wichtig für die Serie sind und allein dafür sollte man es als Final Fantasy Fan definitiv gespielt haben und das finde ich, ist auf jeden Fall definitiv der Fall. Also wie gesagt, ich habe mit 8 oder 9 aufgehört, ich habe 10 mir noch angeguckt und fand es ganz schrecklich und entsprechend bin ich da definitiv raus aus der Sache, aber das war noch eins von diesen Spielen, das ich noch gespielt habe und ich muss auch sagen, gerade diese alten Final Fantasies haben einen sehr speziellen Charme auf jeden Fall, der auch heute noch sehr gut erhalten geblieben ist und ich meine, auch was zum Beispiel sowas wie Grafik angeht, wir alle wissen, dass Super Nintendo Spiele heutzutage immer noch sehr gut spielbar sind, gerade wegen den Sprites auch. Also ich weiß, ja, also zu den Sprites, ich finde zum Beispiel auch, es gibt die DS-Version, sie sieht auch wirklich gut aus, aber ich bin ja irgendwie mit der Meinung, also ich würde es auf jeden Fall wieder in 2D spielen wollen, weil einfach, ja, Sprites sind einfach cool. Ja. Ich mag den 3D-Stil, den sie bei 3 und 4 gemacht haben, ehrlich gesagt nicht so. Bei 3 hat es noch ganz gut gepasst, bei 4 habe ich das Gefühl, die sehen ein bisschen zu niedlich aus für das, was Final Fantasy 4 eigentlich für eine Story hat und so weiter. Ist aber, glaube ich, Geschmackssache. Während DS hat, sollte es natürlich dann trotzdem zur besseren DS-Version greifen, die hat auch bessere Soundqualität und so weiter. Das definitiv. Aber ich habe es zum Beispiel auch noch mal auf dem Game Boy Advance gespielt und fand das auch da wirklich noch sehr cool. Und 2D-Grafik ist einfach timeless und 8-Bit-Musik auch. Von daher, ja, je nach Geschmack kann man sich dann sich auf jeden Fall für eine Version entscheiden. Ich würde auf jeden Fall die 2D-Version auf jeden Fall bevorzugen. Definitiv. Ja, und ich denke, damit sind wir dann auch am Ende unserer Empfehlungen gekommen. Ich würde sagen, die letzten beiden waren so ein bisschen wahrscheinlich so die uns am wichtigsten waren. Das hat man wahrscheinlich auch gemerkt, allein schon für die Zeit, die wir aufgewandt haben, um über sie zu reden. Und wahrscheinlich auch die am offensichtlichsten waren. Vielleicht konnten wir trotzdem so dem einen oder anderen auch noch ein paar Sachen empfehlen, über die er vorher noch nicht so groß nachgedacht hat oder einfach auch Spiele, die er nicht unbedingt kannte. Wie gesagt, das war heute so ein bisschen uns ein Anliegen, dass wir einfach mal ein bisschen persönlicher sind und vor allem, dass wir auch einfach ein bisschen über Dinge reden können, die uns, wie gesagt, sehr am Herzen liegen. Und das hat super viel Spaß gemacht, wie ich auch finde. Und das ist jetzt einfach mal so, ja, so eine Stunde lang Tasties einfach nur so ungefähr. Und das muss ja auch mal sein, das ist ja auch mal gut auf jeden Fall. In Anbetracht dessen haben wir auch definitiv heute keine Tasties, weil, ja, wozu Tasties, wenn wir jetzt schon 3 Tasties jeder hatten. Wir hoffen, ihr guckt euch die ganzen Spiele mal an. Wir werden auf jeden Fall so verlinken, soweit es möglich ist, entweder in die Game-Database oder vielleicht auch gegebenenfalls zu Good Old Games, wenn man es direkt da kaufen kann. In meinem Fall ist es wahrscheinlich eher der Fall bei meinen PC-Spielen. Oder auf die offizielle Website einfach. Richtig, oder auf die offizielle Website, solange es die noch gibt irgendwie, da kriegt man ja auch alle Informationen. Das heißt, damit ihr so viel definitiv alles irgendwie finden könnt, was ihr dazu braucht und wir würden euch empfehlen, zumindest, selbst wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, ob das wirklich euer Ding ist, für die ganzen Spiele, ich meine Final Fantasy 4, es wird wahrscheinlich ein bisschen schwieriger werden, aber ich meine auch das kann man sich relativ gut besorgen zum Anspielen. Alle anderen Spiele sollte normalerweise eine Demo verfügbar sein oder irgendwie Material, das man sich anschauen kann, sodass man ein bisschen reinschnuppern kann. Zumindest das solltet ihr auf jeden Fall tun, weil alle Spiele, die wir heute empfohlen haben, sind allgemein einfach sehr, sehr sehr spielenswert, unabhängig von Genregrenzen oder irgendwas anderem. Und entsprechend hoffen wir, dass ihr ja euch einfach mal die meisten von denen anguckt und vielleicht sogar ein paar von denen spielt. Und falls ihr das tut, sagt uns auf jeden Fall eure Meinung. Haben sie euch dann gefallen? Kennt ihr vielleicht die Spiele auch und geht es euch quasi ähnlich wie uns? Oder habt ihr vielleicht auch einfach Kritikpunkte? Oder natürlich habt ihr selbst Empfehlungen auch? So Spiele, Geheimtipps, Perlen oder andere Dinge, die euch super wichtig sind, die ihr super gern gespielt habt, die ihr zum Beispiel empfehlen würdet. Alles bitte immer zu uns. Die Kanäle kennt ihr. Es gibt die E-Mail, es gibt die Möglichkeit zu kommentieren auf Facebook oder einen Kommentar zu lassen, hinterlassen auf unserer Website ankermetaste. Und an der Stelle auch nochmal Dank an die rege Beteiligung an unseren Umfragen. Hat sich ja auch ein sehr, außer bei den Konsolen, ein sehr diverses Bild herausgestellt, was so für die Leute so Favorit war. Titanfall war drunter, Transistor, Final Fantasy 15. Also war eigentlich alles irgendwie dabei. Bei den Konsolen war es ein bisschen eindeutiger. Also ich glaube, auch unsere Hörerschaft sah dann die PlayStation 4 dann doch eher vorne. Definitiv. Was mich nicht so verwundert hat, aber ist jetzt die Frage, wie das jetzt nach dem Xbox, nach der Umbenennung Xbox 180, wie das jetzt noch der Fall ist. Richtig, wir haben ja auch schon, definitiv, wir hatten einen Hörer, der definitiv gewechselt hat, der noch umgesprungen ist. Richtig, der desertiert ist, wie sich's auch in dem Sinne gehört, ja. Also, wir hatten auch definitiv Leute, die schon gesagt haben, okay, jetzt ist die Xbox doch wieder sehr interessant für mich geworden. Und bei den Spielen war es tatsächlich so, dass wir eine ziemlich große Diversität hatten. Ich glaube, wir hatten kein Spiel doppelt. Es war einfach, war super komplett verteilt über alles. Jeder fand irgendwie was. Und nicht zu vergessen, dass wir noch einen Android-Fan hätten, der die Ouya ganz toll fand. Oh ja, stimmt, richtig. Es gab auch eine Empfehlung für die Ouya. Und auch ehrlich gesagt, da werden wir uns auch nochmal demnächst mit beschäftigen, genau wie die PC. Wahrscheinlich werden wir der Ouya kein komplettes Hauptthema widmen, weil ich denke, das gibt es vielleicht nicht unbedingt her, so ähnlich wie wir es wahrscheinlich bei PC machen werden. Aber wir werden über die Ouya auf jeden Fall nochmal reden, weil die ja definitiv auch noch und ja auch bald rauskommt. Natürlich. Richtig. Und natürlich gibt es jetzt auch schon die erste Ankündigung, dass Google eine Android-basierte Plattform für Spiele machen möchte. Da gibt es eigentlich überhaupt gar keine Details zu und war uns jetzt auch noch keine News wert, weil es einfach, weil man noch überhaupt nichts drüber sagen kann. Aber vielleicht gibt es ja aus der Richtung dann auch noch in Zukunft Konkurrenz. Wenn das dann der Fall ist und gerade genau wie die Ouya, die jetzt auch demnächst rauskommt, werden wir auf jeden Fall definitiv nochmal drüber reden. Also die Ouya wird auf jeden Fall auch noch Thema sein. Ja. Ja, und dann würde ich sagen, sind wir auch am Ende des dieswöchigen Podcasts angekommen. Dann kann ich ja Last of Us weiterspielen. Ja, ich werde dich wahrscheinlich direkt als Schneiden machen dürfen, aber das ist ja auch nicht schlecht. Diese Woche war es ein bisschen kürzer, auch nicht viel, aber zumindest ein bisschen. Ja, und ein bisschen persönlich, wir hoffen euch, auch diese Art von Podcast gefällt euch. Nächste Woche gibt es wieder, in zwei Wochen gibt es wieder den ganz normalen Podcast, mit Hauptthema, das wieder wahrscheinlich ein bisschen mehr abseits von unseren eigenen Präferenzen ist, so ungefähr. Ein bisschen mehr Diskussion wahrscheinlich auch. Freut euch auf jeden Fall drauf und in der Zwischenzeit hoffen wir, dass ihr uns gewogen bleibt, dass ihr uns rege bei uns meldet und uns mitteilt, was ihr so an großen Spieleperlen noch versteckt habt quasi, die ihr empfehlen könnt und was ihr auch von unserer Empfehlung haltet. Und dann hoffen wir, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und mein Name ist Merlin. Mein Name ist Joe. Und ihr habt Ankermetaste Podcast gehört. Zu erreichen unter www.uncommontaste.de. Korrekt. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Bis in zwei Wochen. Ausgezeichnet. Das war eine super Folge. Wir haben doch wieder einen Schuss.